fez o levantamento, Ronaldo Angelim, dividida, tocou contra. Hallo und herzlich willkommen zu Vierecken 2-11er, die Vierecken 2-11er Ausgabe nach dem Spiel Frankreich gegen Deutschland. Entschuldigung, ich verbessere mich, nach dem glorreichen Sieg Frankreichs, Deutschland über Frankreichs. Ricky, ich begrüße dich recht herzlich. Heute sind wir leider nur zu zweit. Ja, aber das macht gar nichts, denn Nein. Die anderen feiern ja für uns auf der Fanmeile. Davon gehe ich jedenfalls aus. Ich glaube, Philipp, die warten noch, die feiern, glaube ich, erst morgen, wenn dann die Niederlande sich gegen den Geheimfavorit und im Endeffekt mittlerweile schon fast feststehenden Weltmeister Costa Rica durchsetzen kann. Ja. Dann geht's da auch richtig ab. Ja, und Pocho, glaube ich, schützt den Supermarkt seines Vertrauens gegen marodierende Franzosen. Ich denke auch, die ganzen Franzosen in NRW, die werden jetzt auf die Barrikaden gehen und da wird jetzt auch so ein Pocho an der Front gebraucht. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, dass wir heute hier wirklich wieder ein Power-Panel an unfassbaren Spezialisten aufgefahren bekommen. Frieda ist leider noch in der Bar versackt, also das wird, glaube ich, eher eng, dass die heute noch dazu stößt. Philipp hätte bis vor 10 Minuten auch noch mitgemacht, aber seine Frau hat wohl einen Migräneanfall bekommen. Sprich, Philipp ist heute auch nicht mit dabei, also nur wir beide, aber Ricky, umso schöner, wir beide lieben uns ja innig und wir beide können ja endlos über diese unfassbar spannende Partie Frankreich gegen Deutschland reden. Wobei ich, um gleich mal in Medias Res zu gehen, dich fragen muss, war wirklich nur die erste Halbzeit Trumpf der Deutschen oder... Oder war es dann doch eher ein glücklicher Sieg? Also ich bin eher auf der zweiten Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Also einen glücklichen Sieg, nö, das würde ich nicht sagen. Aber insgesamt fand ich das Spiel merkwürdig. Also es war einfach ein Spiel, also bis auf die letzten 10 Minuten hat man das Gefühl gehabt, dass man ja ein Spiel komplett auf Abtastphase sich reinziehen musste. Also das kennt man ja, wenn große Gegner aufeinandertreffen, dass dann immer mal wieder, gerade zu Beginn, beide so viel Respekt voneinander haben, dass sie sich nicht so richtig nach vorne trauen. Und auch wenn Steffen Simon der Meinung war, dass Deutschland hier hervorragendes Pressing spielt in den ersten 20 Minuten, wirkte das für mich so, dass Deutschland die ganze Geschichte... Das ist ja Rumhuperei hier bei mir. Ist ja wirklich was los, Alter. Ja, Stuttgart steht Kopf. Ich sehe da hinten auch schon wieder die ersten Stasi-Mitarbeiter auf Wagen. Ja. Werden ja angekarrt und Leute werden, wir sind das Volk. Ich rufe einfach mal, skandiere einfach mal mit, sicherheitshalber. Ja, und ich bin Volker. Aus Gewohnheit. Nein, aber das konnte ich jetzt noch nicht ausmachen, dass Deutschland da drückend überlegen war. Und in der zweiten Halbzeit, klar, die Franzosen mussten kommen. Hummels hat ja vorhin gesagt, wir waren alle relativ früh platt. Und das hat man auch gemerkt, dass die konditionell natürlich, vielleicht eher kräftemäßig, konditionell, das möchte ich denen gar nicht mal in Abrede stellen. Ich glaube, das ist nicht ohne da 4 Spiele, davon eins bis in die Verlängerung durchzuspielen. Das hatte ja Frankreich nicht in den Knochen, ne? Ja, die hatten im Endeffekt nur diese 3 Spiele, weil Deschamps ja im letzten Spiel der Gruppenphase die ganzen Topstars, sage ich jetzt mal, geschont hat und seine zweite Garde aufs Feld geschickt hat und natürlich gegen Nigeria, die 120 Minuten mussten sie auch nicht gehen, hat man dann auch ein bisschen gemerkt, aber was ich bemerkenswert fand, waren die letzten 15 Minuten. Weißt du, was es war? Das war Mark Hunt gegen Bigfoot Silver war das. 2 Heavyweights, die beide stehen K.O. waren und man nur noch wartet, bis einer auf die Bretter geht, oder wie? Absolut, weil die haben sich's, also jede Aktion hatte für mich so den, also wo ich die Luft angehalten habe, einfach, weil ich immer dachte, jetzt fällt das Tor und es war auch jedes Mal knapp. Also es war immer nur so eine Nuance, die dann das Gegentor verhindert hat oder dann halt eben für uns dann das 2-0 verhindert hat. Es war einfach, das war halt traumhaft, einfach so die letzten Minuten. Also ich hätte mir dann auch gewünscht, ja, dass Schürrle irgendwie dieses 2-0 da reinmacht. Der hatte ja zweimal eine gute Chance dazu. Aber als Benzema dann wirklich noch in der letzten Sekunde dieses Ding da drauf hämmert und ich sag dir eins, viele Torhüter hätten das vielleicht gar nicht halten können. So sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus. Der Reflex war Weltklasse von Manuel Neuer und ich muss ganz ehrlich sagen, als dann kurze Zeit später der Man of the Match announced wurde und dass der Torschütze und auch wirklich klasse spielende Mats Hummels war, war ich ein bisschen schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, denn es gibt für mich nur einen Spieler, nur einen, und da kannst du mich auch überhaupt nicht von überzeugen, dass es da eine andere Option gibt. Es gibt nur einen Spieler, den Man of the Match verdient hat, und das ist fucking Manu Neuer wieder. Es war wieder unfassbar, was der teilweise gehalten hat. Ich habe keine Angst, wenn ein Spieler eins gegen eins auf Manu Neuer zuläuft, da habe ich keine Angst. Ähnlich wie Oli Kahn früher, wobei ich mir da noch dachte, wenn es wirklich hart auf hart kommt bei Oli Kahn, der beißt einfach den Gegner tot. Aber ich muss wirklich sagen, Manu Neuer hat wirklich großartig gehalten. Die letzte Situation gegen Benzema, die hält nicht jeder. Der Reflex war Weltklasse und er war auch extrem sicher nach Ecken oder so. Er hat die Dinger immer runtergefischt oder weggefaustet, ganz sicher, ganz sachlich geklärt. Wie siehst du das, Mats Hummels, Man of the Match, ist das legitim? Ja, ich will die beiden gar nicht gegeneinander aufwiegen, ja, weil ich finde, beide waren so immens wichtig in diesem Spiel. Also ja, Hummels nicht nur wegen dem Tor, sondern auch defensiv. Das war eine ganz andere Abwehr, als wir zum Beispiel dann gegen Algerien gesehen haben. Der Hummels ist einfach extrem wichtig da hinten drinne und er hat so häufig auch ganz, ganz wichtige Bälle, sag ich mal, abjagen können von französischen Offensivspielern, dass man es schwer aufwiegen kann. Natürlich der letzte wichtige Moment, ja, den hatte Manu Neuer auf seiner Seite mit dieser Parade, aber ja, ich würde beiden heute wirklich dieses Man of the Match, was ist eigentlich Kristall, was ist denn das eigentlich? Was soll denn das darstellen? Hast du das Ding mal gesehen? Block Crystal Mess, ja. Das ist ja so ein Kristalllümmel oder was? Also ja, der FIFA-Kristalllümmel ist das. Ja. Aber ich möchte noch mal kurz ein Plädoyer über dieses Viertelfinale reißen. Ich liebe doch diesen Sport, muss ich sagen. Die ersten 25, 35 Minuten, die waren wirklich extremst attraktiv, muss ich wirklich sagen, von den Deutschen und auch wie die Franzosen gespielt haben, das fand ich wirklich gut. Dann gab es eine Zeit, Ende erster Halbzeit, Anfang zweiter Halbzeit, wo die Franzosen stärker waren und wo die Deutschen sichtlich platt wirkten. Und am Ende, als es dann wirklich, wie du gerade sagtest, Mark Hunt gegen Bigfoot Silver Style, zwei Heavyweights gegeneinander standen, die beide im Prinzip jeden Moment K.O. gehen können, war das einfach so unfassbar spannend. Dazu noch dieses Big-Time-Feeling, Weltmeisterschaftsviertelfinale, Frankreich gegen Deutschland, die Paarung ist perfekt. Die Kulisse im Maracanã war perfekt, diese Live-Situation war fantastisch. Also ich muss wirklich sagen, es waren wirklich wunderschöne 90 Minuten, auch wenn sie mit Sicherheit dann und wann nicht unfassbar spielerisch hochwertig waren. Und das ist mir jetzt erst aufgefallen, dass Samir Nasri nicht mit im Kader ist. Ja, Deschamps hat den ja nicht nominiert, weil er gesagt hat, er passt nicht ins Team von seinem Charakter. Und er hat ja auch im Vorfeld gesagt, er hat nicht die Besten mitgenommen, er hat das beste Team ausgewählt. Okay. Ja, ja, kann man jetzt im Viertelfinale oder nach dem Viertelfinale sagen, ja, schön doof. Ja. Nee, aber ganz ehrlich, ich habe keine Angst gehabt vor diesem Spiel. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, Deutschland schaltet da aus. Es war natürlich jetzt leider nicht das von mir erhoffte 4-2 Offensivfeuerwerk, das war es definitiv nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese zu Null Spiele, Moment, es kommt wieder eine Gruppe. Ja. Diese zu Null Spiele, die tun mir immer wieder gut. Wenn ich merke, eine deutsche Nationalmannschaft kann vor allem gegen so einen starken, offensiv besetzten Gegner wie Frankreich zu Null spielen und die standen unter Druck. Das darf man hier definitiv mal nicht vergessen. Also das war jetzt hier nicht irgendwie ein lockerer Ritt nach Hause. Ja. Trotzdem, ich sag mal so, wenn das jetzt nicht Deutschland gegen Frankreich gewesen wäre, sondern irgendein anderes Viertelfinale, wäre ich, glaube ich, ich wäre eingepennt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich wäre direkt eingepennt. Es lebt für mich dieses Spiel nur von der Spannung, weil ich Deutscher bin und mich gefreut habe, dass Deutschland ins Halbfinale einzieht. Übrigens, Chris, zum vierten Mal in Folge. Im Halbfinale? Ja. So sieht's nämlich aus. So sieht's nämlich aus. Aber man muss auch wirklich sagen, das Spiel war mit Sicherheit nicht hochklassig. Es war aber extrem spannend. Extrem spannend. Und die Kulisse, das Maracana, das hat auch gepasst, oder? Die 72.000. Ja, ich mag ja immer diese eine Einstellung, wenn du hier über die Christi-Statue so runterblendest aufs Stadion. Das sieht natürlich immer phänomenal aus. Ja. Ja, also diese Klassiker, die sind's dann einfach, die so eine WM ausmachen, jedenfalls als Fan. Also umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr ärgere ich mich, dass das Spiel nicht besonders attraktiv war. Ja, also ich habe ja eine schöne Überschrift nach dem Algerien-Spiel gelesen. Man spielt Deutsch. Und das war heute auch wieder so ein Ding. Also das war so dieses alte deutsche Spiel, das jetzt, sag ich mal, nicht ganz so in der Offensive geglänzt hat, aber dafür, ja, hinten gut gestanden, ein Tor gemacht. Und letzten Endes, der Gegner rennt an, spielt Fußball, aber am Ende gewinnen die Deutschen. Bei Sky, da gab es heute einen Typen, der hat aus einer französischen Zeitung was zitiert, der hat gesagt, Ein Viertelfinal-WM-Spiel gegen die Deutschen ist wie in der Kantine Pommes essen gehen. Freust dich diebisch drauf, dass du mal wieder sündigen kannst, aber am Ende fühlst du dich schlecht. Kommt auf die Kantine an, aber in meinem Lebenszustand aktuell ist es mir egal. Das fand ich ganz, ganz charmant, weil es ist ein großer Gegner, Deutschland. Und am Ende, wie auch immer, es war heute mit Sicherheit kein hochklassiges Spiel der Deutschen. Ja, aber haben wir leider gewonnen, wa? Ja, das ist ja dann immer sowieso, also so ein Ding, wenn du dem Sieger danach einen Vorwurf machst, dass er nicht besonders gut gespielt hat. Ja, ja, ja. Im Endeffekt hat ja die andere Mannschaft dann noch schlechter gespielt oder jedenfalls hat kein Mittel gefunden. Ja, also das ist ja zum Beispiel dann auch so eine Diskussion gewesen nach dem Champions League Finale Chelsea gegen Bayern. Ja, wo es dann hieß, ja, die Bayern, die hätten, was weiß ich, wie viel Ballbesitz gehabt und Chelsea hat so scheiße gespielt. Ich erinnere da an dieses bescheuerte Interview von diesem Sky-Hansel und Di Matteo. Di Matteo, genau, wo der einfach weggelaufen ist. Ist alles scheißegal. Am Ende zählt halt das Ergebnis und Deutschland hat es heute bestimmt auch mit ein bisschen Glück, aber letzten Endes gut gemacht. Also es war einfach gut gemacht und die Abwehr stand hervorragend, auch bei Standardsituationen, wo ich mir ehrlich gesagt immer wieder ein bisschen in die Hosen gemacht habe, stand die deutsche Abwehr gut. Und das haben wir, muss man mal ganz ehrlich sagen, aber auch ein bisschen vermisst zuletzt. Und deswegen fand ich das jetzt gar nicht so verkehrt. Ich mache mir immer während so einer Partie so ein paar Notizen. Ich habe mir jetzt wieder Notizen gemacht. Ich übrigens auch nicht. Aber diesmal sind es nicht ganz so viele geworden, aber ich habe natürlich eine unfassbar provokante Schlagzeile mir hier niedergeschrieben. Als du die Aufstellung heute so gegen 5:30 gesehen hast, was hast du da gedacht? Und jetzt möchte ich dich mal fragen, ist Jogi unter den Medien eingebrochen? Weil alle, ich möchte sagen, jeder Deutsche hat gesagt, warum Lahm nicht hinten rechts? Also da muss ich erstmal anfangen, wie sich das bei mir hier heute dargestellt hat. Okay. Also ich bin ja gefühlt 5:50 vom Joggen erst wieder hier bei mir in mein kleines Privatstadion eingezogen und wollte dann beginnen mit Aufräumarbeiten am eigenen Körper. Und dann hat's geklingelt. Scheiße. Und dann war der Nachbar dran und hat gesagt, hallo, wir von der Straße haben uns gedacht, dass wir uns drüben im Garten alle versammeln und zusammen gucken, hätten sie vielleicht auch Lust. Und dann habe ich natürlich, meine erste Reaktion war, bist du bescheuert? Aber ich habe dann gedacht, nee, sei nicht immer so ein Miesepeter und habe gesagt, dann komm ich mal. Und dann bin ich da runter. Es ist gleich direkt neben uns gewesen. Und es war auch echt schön aufgebaut. Und dann saß ich, also das wusste ich nicht. Also wenn jemand von der ganzen Straße redet, dachte ich eigentlich, da sitzen jetzt so 20 bis 30 Leute. Also unsere Straße ist eine kleine Straße. Es saßen aber dann irgendwie nur so 10, 12 bierbäuchige Mit-60er da. Ja. Die auf einem relativ kleinen LCD-Bildschirm sich dieses Spiel in der Sonne angeguckt haben, aber es ging alles. Hat die Sonne unglücklich drauf? Nein, war alles, man konnte alles erkennen. Aber die Kommentare waren natürlich, also, das ging überhaupt nicht. Ach, die Kommentare, schön, erzähl mal bitte. Naja, kannst du dir ja vorstellen, wenn mehrere ältere Schwaben da sitzen und es gab mal so eine Situation, da hat sich Matuidi, glaube ich, verletzt. Und lag am Boden und, oder auf jeden Fall einer der Schwarzen. Und sagt, kannst du dir vorstellen, was kam. Halt, zieh jetzt wieder ein Guinea ein, holet noch mal ein paar Neger. So, ja, kein Scheiß. Die Geschichten habe ich gestern, also nicht so welche expliziten Geschichten, aber ich habe gestern auch erfahren, dass Marias Familie auch so ein bisschen aus dieser Richtung kommt, wie die Leute, mit denen du heute Fußball geguckt hast. Moment, ich habe mich mit, es geht ja noch weiter. Und ja. Dann habe ich gedacht, naja, einmal ist kein Mal, sei mal nicht jetzt hier gleich wieder so der miese Peter, der Ruf eilt mir ja voraus. Aber es war dann irgendwann nicht mehr zu ertragen. Und nach 25 Minuten habe ich gesagt, ja, ich gehe dann wieder. Und dann bin ich wieder gegangen. Also ich habe natürlich jetzt keinen politischen, wie soll man sagen, ich habe keine politische Diskussion jetzt vom Zaun gebrochen. Ich habe mich einfach entfernt von dieser Scheißgruppe. Ja, ja, noch 20, 25 Minuten bin ich dann hier hoch. Das Tor habe ich noch da unten sehen dürfen. Und ja, zur Aufstellung. Aber der Grund war schon diese unfassbar dummen Äußerungen. Ja, es war natürlich die ganze Zeit dumme Äußerungen. Es waren auch manchmal schon, es wurden auch manchmal die richtigen Ziele ausgewählt, mit Özil zum Beispiel, aber die Kommentare an sich waren mir dann so zuwider, dass ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Was gingen die wirklich ins Eingemachte? Ja, da wird halt dann gesagt, mit dem Kanak, da quinsch nix mit dem Kanak. Guckst du dir halt nicht lange an, so ein Scheiß. Also, ja. Aber du kannst, glaube ich, auch nicht mit so einem 60-Jährigen diskutieren. Nee, also, das. Vor allem nicht beim WM-Spiel. Viertelfinale, Deutschland-Frankreich, da habe ich gedacht, nö, komm, fick dich, da gehe ich einfach wieder hoch. Haben sie, wo willst du denn hin? Oder? Nee, ich habe gesagt, ich gehe da wieder hoch, ja, alles klar. Ja, tschüss. So, war's, Chris. Ja. Ich bin jetzt ins Detail gegangen, kann man sagen. Ja, und zur Aufstellung. Das hat mich gar nicht so sehr überrascht, weil ich habe damit eigentlich gerechnet nach der Mustafi-Verletzung und der Hummel, nicht der Hummel, der, ach, das kann nicht wahr sein, und der, wie hieß er denn, Mertesacker, der war auch angeschlagen, richtig? Weiß ich nicht. War da nicht irgendwas im Training, dass der mal pausieren musste oder so? Habe ich falsch mitbekommen? War das ein anderer Innenverteidiger, der angeschlagen war? Also Hummels meine ich nicht, ich weiß, der hatte seine Grippe auszukurieren. Nee, Boateng war das, oder? War nicht irgendein Innenverteidiger jetzt unter der Woche nochmal angeschlagen? Nee, ich hab unter der Woche hat man nur mitbekommen, dass Hummels es besser geht, deutlich immer, aber. Ja, gut, das wäre jetzt das genaue Gegenteil. Aber irgendwie habe ich damit gerechnet, dass das Lahm auf rechts spielt. Ich fand es interessant, dass Özil wieder von Anfang an gespielt hat. Ja, da fragt man sich natürlich, wie scheiße muss ein Mensch noch spielen, dass der von Anfang an aufläuft? Was muss passieren? Ja, dieses Spiel hat letzten Endes jetzt, das war ja noch nicht mal viel schlechter als die anderen. Nein, weil es geht ja nicht schlechter. War immer scheiße. Der Typ ist nicht zwingend, der ist nicht spritzig, der hat keine Ideen, der ist lethargisch und der ist schlecht. Schlecht ist er auch. Noch obendrein. Also, das hat mich so geärgert. Also von A bis Z das Spiel. Wenn Özil den Ball hatte, dann habe ich am Anfang gedacht, ja Mensch, ja, der kann doch im Prinzip alles. Aber dann habe ich mir gedacht, naja, nee. Ich habe jedes Mal Angst gehabt, wenn er den Ball hatte. Ja, er hat auch mal den Ball verloren und hat somit auch mal ein Konter eingeleitet. Nicht nur das, sondern er hatte auch häufig die Möglichkeit, ich sag ja immer wieder, Özil soll ja unser Ronaldo sein, ja. Dann hat er den Ball am Rande des 5-Meter-Raums. Und guckt da eine Viertelstunde, wen er jetzt am besten anspielen könnte. Ja, genau. Das sind so Situationen, wo ich mir denke, ey, jeder halbwegs qualitativ hochwertige Offensivspieler semmelt da mal einen raus. Oder ja. Irgendwas. Aber doch nicht dieses, ja, also dann drehe ich mich hier mal kurz und dann, ach, guck mal, da hinten kommt ja dann mache ich wieder diesen unerträglichen Chipball. Nicht dann, nur da, vor allen Dingen, er passt dann im Strafraum, passt er praktisch mit dem Innenriss. Also, da stehen zwei Abwehrspieler zwischen ihm und Müller. Ich weiß nicht, wie er sich das vorstellt, dass die den Ball durchgehen lassen oder was. Also das ist eine Katastrophe gewesen. Aber zurück ganz kurz nochmal zur Abwehr, weil das muss man sagen, das waren Welten. Mit Lahm da hinten auf rechts, das war eine ganz andere Qualität. Sofort eine ganz andere Qualität. Und ich wünsche mir, dass das genauso bestehen bleibt, diese Abwehrreihe. Auch wenn Mertesacker kein schlechtes Spiel gegen Algerien gemacht hat. Nein. Für mich sind Boateng und Hummels die besten deutschen Innenverteidiger. Philipp Lahm, der einzige Rechtsverteidiger, den wir eigentlich haben. Und mit Hövedes kann ich leben. Der ist offensiv mit Sicherheit nicht. Er hat heute seinen Job wirklich gut gemacht. Ich fand defensiv fand ich ihn nie richtig schlecht. Er ist halt offensiv kannst ihn eigentlich knicken. Aber das ja, ist und auch da nicht kannst du ihm ja auch persönlich keinen Vorwurf machen, dass er offensiv, dass da wenig kommt. Er hat natürlich das Tor eingeleitet da gegen Ghana, das 2:2 von Klose, das hat er eingeleitet. Das muss man natürlich sagen, dass er das gemacht hat, aber da kommt nichts, da kann noch nichts kommen, kann man ihm aber auch persönlich gar nicht übel nehmen. Aber ich finde schon, dass man da eigentlich mal eine andere Lösung hinten links wählen sollte, aber das Thema ist mir leid. Gestern, als ich bei den Mapsen zu Gast war, da habe ich es dann nochmal ausgepackt, das Durm-Thema. Als Frieda unbedingt mit mir über die WM sprechen wollte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also langsam ist es mir zuwider. Jetzt freunde ich mich schon richtig mit... niemanden außer dich, der ständig mit dieser Pfeife da ankommt. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich rede mir jetzt auch schon den Höwe des Stark. Also der macht seinen Job defensiv, muss man wirklich sagen, ordentlich, ohne Frage. Aber offensiv kommt da halt nichts, kann auch nichts kommen. Das rede ich mir jetzt so ein, weil er halt ein Innenverteidiger ist. Es muss auch nichts kommen. Wir haben doch, da muss was kommen. Warte mal. Muss was kommen. Über die Flügel muss... Das ist moderner Fußball, dass über die Flügel, über die Außenverteidiger Konter eingeleitet werden oder sonst irgendwas, das Spiel schnell gemacht wird. Ja, aber das ist nicht Jogi Löws taktische Ausrichtung. Ja, der muss ja auch weg, der Jogi Löw. Ja, wird sich wahrscheinlich nach der WM eh von alleine erledigen. So sieht's nämlich aus. Da bin ich mal gespannt, wer dann weitermacht. Dann bin ich mal gespannt, was du dann sagst, welche Pfeife dann sich da auf die Bank setzt. Du! Der Löw macht einen guten Job, da brauche ich, also diese Diskussion und Diskussion um Jogi Löw, die ist so leidig, weil ich denke mir immer, dass spielen die besten Spieler, also wir haben nicht das Problem, was wir früher auch manchmal hatten unter Nationaltrainern, dass man die Diskussion dann aufmachen musste, oh, sollte nicht der mit oder der, ist diskussionslos, wir haben die besten Spieler im Kader, jede Entscheidung, die er trifft, kann ich in einer gewissen Hinsicht nachvollziehen. Schweinsteiger, Khedira, das Problem ist einfach, wenn beide nicht bei 100% sind, kann es sein, dass es sinnvoller ist, mit Lahm in der Defensive im Mittelfeld zu spielen. Das ist halt eben genau das Problem. Wir wissen aber es halt selbst nicht 100%. Wenn es der Fall ist, spiele ich nicht mit 4 Innenverteidigern hinten. Wenn es doch aber die beste der Wahl ist. Der verschissene Großkreuz, der hat in der Champions League der hat nicht einmal Spiele gemacht. Der hat nicht, ja, und aber der hat aber auch schon Scheißspiele gemacht. Kann ich mich nicht erinnern. Du kannst dich nicht an schlechte Großkreuz-Spiele erinnern? Momentchen einmal. Ich kann mich nicht erinnern, dass er hinten rechts schlechte Spiele, als er für Piszczek gespielt hat. Wahnsinn. Wahnsinn. Also Wahnsinn, das finde ich ist übertrieben. Er hat mit Sicherheit eine schlechte Figur gemacht gegen Kamerun. Wer war das? Wo er den Elfmeter verursacht hat. Da war er mit Sicherheit richtig scheiße dran. Aber ohne Großkreuz... ich weiß den Gegner nicht mehr, der Champions League hinten rechts, der das Spiel immer mal wieder belebt hat, wäre es eng gewesen. Ja, aber das ist mir, guck mal, du musst ja von dem ausgehen, was wir jetzt erlebt haben. Das ging los mit Boateng hinten rechts, der Ronaldo erneut ausgeschaltet hat. Traue ich ihm Großkreuz auch zu. Naja, aber letzten Endes hat Boateng jetzt dreimal gemacht. Also es war jetzt keine Fehlentscheidung von Löw, Boateng wieder gegen Ronaldo zu stellen. Das mit Sicherheit nicht. So, dann hast du das Problem, dass sich Boateng im Spiel gegen Ghana relativ früh verletzt und Mustafi muss rein. Ja. Oder wurde eingewechselt. Das ist die einzige Entscheidung, wo ich jetzt sage, okay, darüber kann man diskutieren, aber auch da kann ich mir vorstellen, dass aufgrund der Trainingsleistung der Wechsel vielleicht sogar sinnvoll war und der Junge dann so ein bisschen auch an der Aufgabe vielleicht der Aufgabe noch nicht gewachsen. Ja. Er hatte einfach seine Probleme und er wirkte auch nicht so richtig integriert in die Mannschaft. Also das ist eine Einwechslung, da kann man mit Sicherheit drüber diskutieren, ob die so sinnvoll war. Aber prinzipiell mit Boateng gegen Ronaldo anzufangen, finde ich absolut legitim. Und die Diskussion richtig, auf links, da ist es halt einfach so gewesen, dass der Durm für mich nicht beständig genug gespielt hat. Der hat ein Wahnsinnsspiel gemacht gegen Real Madrid. Das haben wir jetzt ja dann schon tausendmal durchgekaut. Ja. Aber er hat auch schon eine richtige Kackpartie drinne gehabt. Er hatte schon. Eben daran kann ich mich auch nicht erinnern. Doch, da wurde er ausgewechselt von Jürgen Klopp, weil er in der ersten Halbzeit noch, weil er es nicht gebacken bekommen hat. Nee. Weiß ich, welches Spiel du meinst, das war nicht Durm, das war der andere Vogel. Dieser 18-jährige Bub. Nee, das war nicht Durm. Da wurde der noch vor der ersten Halbzeit ausgewechselt. Das war... Ich google den mal schnell. Das war nicht Durm. Ich weiß aber, welches Szenario du meinst. Bist du noch da? Ja, was soll ich jetzt sagen? Mein Verständnis war es Durm. Also, ich kann es jetzt nicht... Das war ein Innenverteidiger. Das war die Geschichte, als sie sich dann entschieden haben, auch den Friedrich holen wir noch mal aus dem Retirement. Danach dann, in der Winterpause. Na, aber ich bin der Meinung, es war der Durm. Und dann kann ich das schon verstehen, dass man sagt, man spielt da hinten mit einem Hövedes, der die Position, also der auch schon als Außenverteidiger gespielt hat und der hier auch noch keinen gravierenden Fehler gemacht hat. Und jetzt diskutiert man wieder darüber, ja, über die Außen muss mehr kommen. Ja, ja, da sind wir genau bei dem Punkt, den Mertesacker angesprochen hat. Wir sind die letzten Jahre immer wieder mit einem Offensivspiel, das toll anzusehen war, ausgeschieden. Ich rede jetzt nicht sollen wir wieder geil spielen und ausscheiden. Ja, das ist eine Aussage, die ist Quatsch, weil da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, dass Deutschland nicht dann ausgeschieden ist, wenn sie gut gespielt haben. Aber diese Arian Offensive. Saar war das. Ja, ich bin der Meinung, es war Durm, aber ist auch egal jetzt. Also, für mich ist es nachvollziehbar, dass du damit Hövedes da spielst und einfach defensiv gut stehen möchtest. Vor allem, weil ja viele andere Spieler mit schnellen und starken Außenverteidigern kommen. Und da kann es natürlich auch gefährlich sein, wenn deine Außenverteidiger sich nach vorne orientieren und du ständig überlaufen wirst über außen und dann die Flanken reingesammelt bekommst. Also ich kann mich jetzt nicht an jedes Gegentor erinnern von Deutschland, aber es waren ja nicht so viele. Und also das letzte Gegentor jetzt hier gegen Algerien, kam das über die Außen? Ich weiß es gar nicht mehr. Man müsste mal gucken, wie viele Tore über die Außen kamen. Und wie viel durch die Mitte kam oder durch Standardsituationen, weil das ist ja letzten Endes dann, wäre das der Beweis dafür, dass Löw richtig gehandelt hat, mit eher defensiveren Außenverteidigern zu spielen. Also gegen Algerien hätte es mit Sicherheit gut getan, ein bisschen mehr Druck über die Außen machen zu können, aber vielleicht waren sie da auch so ein bisschen, ja, das war ja das Ding, dass Hummels kurzfristig ausgefallen ist. Dann war noch das Fragezeichen hinter Khedira, der ja auch nicht hundertprozentig fit war und später erst eingewechselt wurde. Erinnerst du dich? Ja. Der wurde ja erst in der zweiten Halbzeit oder sogar in der Verlängerung, in der zweiten Halbzeit dann eingewechselt, als Lahm dann nach hinten rechts gegangen ist, weil Mustafi sich verletzt hat. Gegen Algerien. Ja, der kann hat ja nicht von Anfang an gespielt. Nee, stimmt. Ja, ja, genau. So, und das sind dann immer wieder so Kleinigkeiten, wo du dir dann vielleicht überlegst, ach komm, da gehe ich jetzt lieber hier auf Nummer sicher und das ist immer, solange du nicht den hundertprozentigen Einblick hast, was da im Training noch abläuft, was vielleicht für kleine Wehwehchen vorliegen oder so, dann ist es natürlich schwierig, darüber zu diskutieren, aber für mich ist es okay, so wie die das spielen. Ich gehe lieber diesen Weg und sage, ja, dann gewinne ich halt so ein Spiel 1-0 gegen Frankreich. Es sieht nicht besonders geil aus, aber wenn ich am Ende dann Weltmeister bin mit Deutschland. Du, ja, da bin ich dann aber auch mit dabei. Und ich kann absolut ihm bis jetzt nichts vorwerfen. Ich kann ihm viel vorwerfen, ich kann ihm vor allen Dingen vorwerfen, dass er bisher noch keinen Titel geholt hat, aber lass uns doch mal zurückkommen. Aber, dass wir Spanien als großen Klassenfeind haben. Nee, lass mich da ausreden, wenn du sowas in den Raum setzt, muss man ja darüber auch diskutieren können. Man darf halt einfach nicht vergessen, so eine Weltmeisterschaft findet alle 4 Jahre statt und es ist schon eine große Leistung, finde ich, wenn du als Nation 4-mal in Folge unter den letzten 4 stehst. So. Ja. Ich glaube, dass die Mannschaft so ihren Peak so vor 2 Jahren hatte bei der EM. Das war so mein Gefühl, dass sie da ihren Peak hatten. Mhm. Und da hat Löw aus meiner Sicht den einzigen Fehler in seiner Karriere als Nationaltrainer gemacht, im Spiel gegen Italien, weil er da so besonders smart agieren wollte, so wirkte das, mit Umstellungen und so, die keiner so richtig verstanden hat und wenn es geklappt hätte, dann alle gesagt, er hat so viel Spielverständnis und wie er das wieder gemacht hat und so, aber es ging halt voll nach hinten los und jetzt hast du das Problem, dass viele der Spieler in Alter kommen, wo ich jetzt glaube, das ist die letzte Chance, nochmal richtig was reißen zu können. Natürlich sind da noch viele dabei in 4 Jahren bei der nächsten WM und auch in 2 Jahren, aber weißt du, so irgendwann bist du ja über diesen Zenit drüber hinaus und sind wir mal ehrlich, es ist schon unsere kleine goldene Generation hier, die Schweinsteigers und Podolskis und obwohl dann natürlich mit Lahm, der gehört auch noch dazu, aber dann mit Boateng und Hummels schon wieder Leute nachkommen, aber die zähle ich alle mal damit dazu. Ja. Aber Lahm, der spielt ja noch also locker noch eine WM. Aber es wirkt dann so, ich meine, Pirlo ist ja auch nicht mit 25 Weltmeister geworden, das verstehe ich schon. Aber irgendwie so, weißt du, du hast ja das Gefühl gehabt, die waren am Höhepunkt ihres Könnens 2012, bei der EM. Und ich habe jetzt das Gefühl, jetzt 2010 oder nie. Würde ich aber auch noch mitgehen, dass wir da wirkten manche auch reif waren. Ja, aber da hast du den Müller noch nicht auf der auf dem Niveau gehabt, wie er jetzt Torschützenkönig. Ja, mit 5 Treffern erstens mal und zweitens mal war er natürlich noch lange nicht so also abgewichst, wie er jetzt ist. Also hat er 7 gemacht? So viele, nee, 5. Er hat so viele wichtige Spiele für Bayern bestritten, der hat enorm dazu gewonnen, auch so an Präsenz auf dem Platz. Auch ein Khedira wird davon profitiert haben. Er ist ja nach der WM ist er nach Madrid zu Madrid gegangen. Mhm. Das war ja 2010, oder? 2010 ist er dahin. 2010? Kann ich datumtechnisch nicht mehr sagen, aber gefühlt ja. Ich glaube, 2010 war es. Also es war auf jeden Fall nach so einem Turnier und 2012 kann ich mir. Nee, das kann ich. Das ist ja nicht nach der. Egal. Auf jeden Fall, die Spieler haben alle wieder dazu gewonnen und durch Auslandserfahrungen sind die mit Sicherheit dadurch. Einfach von ihrer Präsenz auf dem Platz dann auch gereicht. Merkst du auch vor allen Dingen an Mertesacker, ne? Mertesacker hat enorm davon profitiert, in England zu spielen. Das finde ich auch. Also der ging ja so in Deutschland dann so langsam so ein bisschen unter, habe ich das Gefühl gehabt. Und hat sich nicht so richtig weiterentwickelt. Aber das hat sich völlig geändert. Also der hat eine tolle Präsenz auf dem Platz. Und die von mir genannten gerade eben auch. Und deshalb mache ich dem Löw jetzt keinen großen Vorwurf. 2006 waren wir zu jung. Ja. 2008 muss man ganz ehrlich sagen, also da haben sie nichts falsch gemacht. Sie standen im Finale gegen Spanien und kriegen dieses eine auch geil gespielte Tor. Es war Lahms Fehler, wenn ich mich noch richtig erinnere. War das nicht so, dass Lahm vorher irgendwie so einen kleinen Bock drin hatte und Torres dann auf Neuer zuläuft und dann den so drüber lupft? War das nicht irgendwie? Kann so, mich nur noch an das 2010er Ding von Puyol erinnern. Dieser Kopfball ins Herz. Ja, ja, aber 2010 fühlte sich das für mich nicht so an, als ob Deutschland Weltmeister geht. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, gegen Spanien gewinnen die nicht. Fühlt es sich denn bei dir jetzt an, dass wir weltmeisterreif sind? Nein, weil ich glaube, dass Brasilien Deutschland schlagen wird. Das habe ich auch von Anfang an nicht so gesehen. Es wird so ein Knaller. Und Ricky, nehme ich schon mal vorweg, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich auch nicht, dass Kolumbien da nicht ein Wörtchen mitreden kann. Ich möchte fast sagen, den Spielverderber mimen kann. Aber ich möchte noch mal der kurz für mich übrigens der liebere Halbfinalgegner. Ich würde gerne gegen Kolumbien spielen. Ja. Brasilien, von Anfang an habe ich gesagt, Deutschland, Brasilien, Spanien. Und für mich ist Brasilien Topfavorit. Und deswegen glaube ich leider, dass im Halbfinale Schluss ist. Aber lass mich noch mal zu meiner Kernfrage, die ich vor einiger Zeit gestellt habe, kommen. Da habe ich ja gefragt, ob Yogi unter den Medien irgendwie so ein bisschen eingeknickt ist und gesagt hat, ach komm, jetzt leck mich am Arsch, jetzt lass ich mal so spielen, wie alle es wollen und wie es eigentlich auch wirklich besser ist mit Lahm hinten rechts und mit der Doppelsechs Khedira, Schweinsteiger, wo wir natürlich jetzt nicht genau wissen, ob beide vorher auch schon 90 Minuten beide gehen konnten. Aber als ich die Aufstellung heute eine halbe Stunde vor Anpfiff gesehen habe, da fühlte ich mich instant ein bisschen selbstbewusster und hab mir gedacht, ja geil, das ist doch wirklich geil. Also diese Aufstellung, die hat so ein bisschen mir die Angst genommen vor den Gegnern. Ich hatte wirklich Respekt, Angst nicht, aber Respekt vor den Franzosen, eben weil die so starke, kreative Offensivspieler haben. Und übrigens von Pogba kam da ein bisschen wenig, oder? Ja, da war ich auch enttäuscht. Also Pogba hat ja bei der WM eigentlich immer gute Spiele abgeliefert. Ja. Riesmann fand ich nicht schlecht. Muss ich ja, sagen. Der war sein bestes Spiel, glaube ich sogar. Ja. Also gegen Nigeria hat er ja nicht von Anfang an gespielt, da wurde er ja wieder nur eingewechselt, war dann aber auch gut, muss man sagen. Ja. Und jetzt komplette WM gesehen, war das heute sein bestes Spiel, aber auch kein herausragendes Spiel. Richtig, ja. Hättest du Olivier Giroud früher gebracht? Nein. Giroud und Benzema funktioniert für mich nicht. Oh, hättest ja gut, wenn du wenn es das Spiel sich dem Ende neigt, dann kannst du schon mal so eine Kante reinknallen, finde ich. Ja, verstehe ich, klar. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die beiden miteinander nicht so richtig können auf dem Platz. Mhm. Das gegen Nigeria war das frappierend, wie das Spiel sich geändert hat in dem Moment, als Giroud raus musste und Griezmann reinkam. Mhm. Das war eine ganz andere Offensive. Also das, ich weiß nicht, mein Benzema hat heute auch einen schweren Stand gehabt. Das Ding ist halt bei Benzema, immer wenn er am Ball ist, ist er brandgefährlich. Mhm. Das ist halt das Ding bei Benzema. Und dann muss man halt sagen, hat die deutsche Nationalmannschaft gut gemacht, weil sie hat dafür gesorgt, dass er nicht so oft am Ball war. Also, weißt du, das sah ja bei anderen Spielen der Franzosen vorher anders aus. Da hat er ja die Gegner im Endeffekt alleine abgeschlachtet, möchte ich fast schon sagen, wie gegen die Schweiz oder Honduras. Gut, das ist eine andere Qualität, gegen die du da spielen musst. Aber so Spieler wie Benzema, die leben ja auch davon, von ihrem Selbstvertrauen. Und der hat ja eine gute WM bis jetzt gespielt. Also das ist ja, hat auch bei Real, finde ich, eine außerordentlich starke Saison gespielt. Benzema ist... Bekommt aber da die Wertschätzung nicht. So, ich glaube, da leidet er drunter. So sieht es nämlich völlig aus. Der Perez, der Präsident der von Real Madrid, der ist nicht sein bestes, sein größter Fan. Ich habe diese Saison so viel spanische Liga wie, glaube ich, noch nie gesehen. Vor allen Dingen Real Madrid habe ich viel geguckt. Atletico habe ich viel geguckt. Und ich habe mir dann auch mal gedacht, ey, der Benzema, da denkst du immer, der spielt so ein bisschen mit der Angst im Nacken, mit dem Schalk im Nacken. Der muss jetzt abliefern, der muss treffen, weil wenn er mal zwei Spiele oder so nicht trifft, dann ist der gleich gefühlt gefeuert. So, weißt du? Und der bekommt da definitiv nicht die Wertschätzung. Und wenn ich er wäre, ey, natürlich kannst du nicht zu einem größeren Verein wechseln, weil es keinen größeren Verein als Real Madrid gibt. Aber ich würde da weggehen. Das würde ich mir nicht mehr geben. Ey, der spielt fantastisch, spielt klasse. Das hat wirklich außerordentlich gut funktioniert in dieser Saison mit Bale, Ronaldo, Di Maria, mit Benzema dann da vorne, das dieses Dreieck oft auch abgeschlossen hat mit Toren und so. Ey, ich würde weggehen und würde einfach sagen, ey, leck mich am Arsch, ey. Das ist ein Weltklasse-Stürmer, kannst du sagen, was du willst. Der ist brandgefährlich, spielerisch stark. Der hat eigentlich alles. Der kann ja auch Kopfballtore machen, wenn es dann unbedingt mal sein muss. Ich würde da weggehen. Ricky, Frage an dich. Was den Franzosen heute so ein bisschen gefehlt hat, ist das Gleiche, was uns auch fehlt. Ja. So ein bisschen der Initiator, der dann so die entscheidenden Momente kreiert. Also der Balbuena ist da bemüht. Balbuena ist bemüht, wäre für mich Samir Nasri, muss ich leider sagen. Ja, aber der hat das auch nie so richtig abgeliefert bei großen Turnieren, muss man auch wiederum ehrlicherweise sagen. Ja, hat aber eine Spitzensaison bei City gespielt. Das weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen, aber die Auftritte in der Nationalmannschaft, also EM, WM, die waren jetzt halt nicht so, dass sie sich bei mir eingebrannt haben, sondern es waren dann wirklich auch diese Spiele dann in der Champions League, wo, oder, ja, ich glaube, ich habe den hauptsächlich nur in der Champions League gesehen, also englische Liga gucke ich mir eigentlich, also nur versehentlich mal an. Nee, und aber das fehlt den Deutschen ja auch so ein bisschen, weißt du, so dieser, was für einen Spielertypen kann man denn vergleichen, weil es sind natürlich nicht mehr so wie früher ein Diego, sage ich jetzt mal, bei Werder Bremen, solche Spielertypen, die gibt's ja eigentlich nicht mehr, obwohl das aus meiner Sicht ein Fehler ist, nicht jede Mannschaft kann auf diesen Spielertyp verzichten, es gibt Mannschaften, die können's, aber es kann nicht jeder auf diese Art Spieler verzichten, aber ich überlege gerade, wenn ich mal die anderen Viertelfinalisten jetzt angucke. Ja, also ich wüsste da jetzt so ein Juan Mata von Manchester United zum Beispiel, das ist so ein Initiator, so ein Passgeber, so einer, der Spieler in Szene setzt. Da haben wir ja im Prinzip Toni Kroos, aber das ist auch nicht ganz so. Sehe ich auch. Ja, aber gut, du möchtest schon den alten Zehner zurückhaben. Ich sehe es halt so, wenn du die Qualität im Kader hast, dass du dieses Bayern, Barcelona-Modell spielen kannst, Real Madrid-Modell. So ein Xavi meinst du dann eher? Ja, so genau, Achter. So ein Xavi und auch ein Iniesta, der auch solche Bälle spielen kann. Ja. Natürlich nicht diese Qualität, die werden wir jetzt wahrscheinlich nicht finden in Deutschland, aber vielleicht ansatzweise, ich glaube, das ist eine Systemfrage dann auch. Also, auf was ich hinaus will, ist, dass ich glaube, dass nicht viele Mannschaften aber so spielen können wie Real Madrid zum Beispiel, weil sie halt einfach nicht die Qualität über außen haben. Wenn du diesen Spielertypen hast, diesen Diego nennen wir ihn jetzt einfach mal, dann kannst du ja auch dein Spiel darauf ein bisschen abstimmen. Weil das, wenn du da so eine Schaltzentrale, so ein Miku, so ein Diego hast, der wirklich den Ball annimmt, guckt, wie kann ich jetzt die Mitspieler am besten in Szene setzen, dann kannst du ja auch deinen Spieler ein bisschen drauf ausrichten und ich glaube auch gerne ausrichten, aber halt so einen typischen Spielmacher, da muss ich, Ricky, jetzt bitte halt dich fest, da würde mir sonst eigentlich in Topform nur Mesut Özil einfallen. Aber ja, in Topform. Ja, aber Topform ansonsten. Topform ist das, die kenne ich gar nicht mehr, die ist schon so lange her. Nee, aber erklär mir doch mal, du als jetzt komm. Fußballfachmann, ja. Wieso gibt es dieses offensive 4-4-2-Modell nicht mehr? Warum gibt es das nicht mehr? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe schon, dass dieses moderne 4-3-3 Sinn macht, aber nur, wenn du qualitativ starke Außenstürmer Deutschland hast. Deutschland hat ja heute mit einem 4-2-3-1 gespielt. Ja, das meine ich mit 4-3-3. Also das ist ja meistens, sieht ja meistens so aus. Ja. Und dann, je nach Spielsituation, wird das ein bisschen offensiver gestaltet oder wie heute dann halt defensiver. Aber dieses klassische 4-4-2, wie man es früher kannte, defensiver Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler, links, rechtes Mittelfeld und vorne zwei Stürmer drin. Wieso wird dieses System nicht mehr gespielt? Also ich bevorzuge auch das Spiel mit einem geballteren Mittelfeld. Eben weil du, wenn du 4-4-2 spielst, dein 4-4-2 wäre ja wahrscheinlich mit zwei Sechsern und mit zwei Flügelspielern und zwei Stürmern, oder? Klassisch. Eine zentrale Offensivkraft und dahinter steht ein Defensiver, der mit absichert. Dann hast du zwei Außen, also linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, das je nach Spielsituation verschiebt, beziehungsweise sich zurückfallen lässt. Das sind ja dann nicht Außenstürmer, so wie jetzt dann bei einem 4-3-3 das der Fall ist, sondern das sind dann schon Spieler, die auch nach hinten die Räume eng machen müssen, ganz klar. Und zum Beispiel dann natürlich sich auch fallen lassen, wenn die Außenverteidiger mit nach vorne gehen. Ja. Ich meine, du kennst ja das Spielsystem, das, sag ich mal, so auch 2006 gang und gäbe war, dieses 4-4-2. Das war ja, klar. Es muss ja einen Grund haben, ist das die Kompaktheit im Mittelfeld oder was ist das? Das ist die Kompaktheit zum einen im Mittelfeld. Spiele werden laut Pep Guardiola im Mittelfeld gewonnen. Er würde ja auch am liebsten nur mit den Mittelfeldspielern spielen. Aber du kannst, wenn du ein, muss jetzt leider das Bayern-Beispiel nehmen. Das gefährliche Spiel der Bayern kommt halt vom Mittelfeld aus, weil du von den Verteidigern den Ball schnell zum Mittelfeld gibst und dann schnell das Spiel machst. Und das geht halt nur übers Mittelfeld. Und wenn du da wirklich da einen Spieler weniger hast, der dann vorne noch mit rumhängt, dann hast du halt weniger Optionen, in die Breite zu spielen und über die... Ja. Aber nochmal, das geht ja nur bei einer Mannschaft, die auch diese Qualität an Spieler hat. Die meisten haben ja nicht diese Qualität. Aber ich würde schon sagen, dass die Deutschen die Qualitäten 4-2-3-1 auf die Beine zu stellen haben. Wir haben mit Toni Kroos einen Zehner, den ich wirklich gut finde. Du magst den ja auch. Ja. Wir haben mit Schürrle, wo ich eigentlich jetzt wieder so ein bisschen bestätigt wurde, dass ich den ungern von Anfang an sehe. Liegt nicht daran, dass ich den nicht schätze als Spieler. Ich mag André Schürrle sehr. Ich liebe ihn als Spieler. Wer müsste dann für Özil spielen? Wer müsste für Özil spielen? Momentchen. Ich möchte eigentlich, Schürrle müsste man eigentlich natürlich für Özil spielen lassen, aber ich finde das so geil, wenn du halt so einen Typen dann nochmal in der 70., 75. Minute reinbringst, der explosiv ist, der torgefährlich ist. Dieses Momentum würde ich mir nicht nehmen wollen. Dann würde ich, man kann ja jetzt nicht mit hypothetischen Sachen quatschen, aber es ist so bitter, dass Marco Reus nicht dabei ist, weil das wäre wirklich, das ist dieser Baustein, der mir so eminent fehlt in dieser Mannschaft aktuell. Özil muss weg aus dieser Mannschaft, er muss einfach weg. Toni Kroos auf die 10, auf die linke Seite Mario Götze, der auch wieder engagiert heute noch gespielt. Der hat noch überhaupt nichts abgeliefert, finde ich, bei der Weltmeisterschaft. So sieht es nämlich aus. Aber der hat auf mich immer so ein bisschen dieses magischere Gefühl, dieses selbstbewusstere, bessere Gefühl als Mesut Özil, der da mit seiner Lethargie und Schlaffigkeit mir nur noch auf den Sack geht auf der Außenbahn. Und rechts würde ich dann halt mit Müller spielen. Aber dann komme ich auch schon zu meinem nächsten Problem, was ich mir hier notiert habe. Ricky, wenn ich da jetzt mal kurz noch ein anderes Thema mit einflechten kann. Miro Klose, heute von Beginn an gespielt. Da habe ich mir gedacht, als ich das gesehen habe, aber das muss nicht sein. Ich mag Miro Klose, finde den klasse, 36 Jahre alt, das muss man immer mit einbeziehen. Ich möchte aber den Schürrle-Effekt auch mit Miro Klose haben. Bringst du diesen Stürmer in einem späten Spiel, dann kackt sich doch jeder wirklich in die Hosen. Da weiß doch jeder, was der kann. Da weiß doch jeder, dass der Kopfball stark ist, dass der verdammte 15 Tore in seiner WM-Geschichte geschossen hat. Bring den Spieler spät rein, der bringt immer noch Gefahr und macht Alarm. Dann fehlt dir fehlt halt dein Stürmer. Ich fand das jetzt heute aber gar nicht so schlimm, weil endlich war es mal so, dass man einen Stürmer anspielen konnte, der dann entweder den Ball mal kurz halten konnte oder gut abgelegt hat. Das hat mir so ein bisschen gefehlt in den vorangegangenen Spielen, dass du die Stürmer oder den Spieler, der diese Position begleitet hat, der hat oft erstmal komplett gefehlt als Anspielstation vorne. Und zweitens mal hast du immer das Gefühl gehabt, dass der sofort versucht, mit dem Ball nach außen zu gehen oder sonst irgendwas. Also dieses klassische Stürmer-System da vorne drinnen mit Klose, das fand ich eigentlich nicht schlecht. Das Problem ist halt nur, was du schon gesagt hast, dass der Klose mit seinen 36 Jahren natürlich auch mal so ein bisschen in die Jahre gekommen ist und da gebe ich dir recht, von der Bank würde mir der Klose noch besser gefallen, aber irgendwie... Du, was ist denn jetzt los? Diese Fanfare ist ja so oldschool. Aber du merkst, Ricky, Entschuldigung, du merkst aber schon, dass dir ein Spieler irgendwie fehlt im Mittelfeld, oder? Es fehlt mir, ja, und es fehlt mir auch ein weiterer Stürmer. Nur jetzt brauchen wir nicht die Diskussion aber wieder aufmachen. Ja, wer? Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Lasogga. Ja, jetzt schon mal ganz ehrlich, wenn da Lasogga aufs Spielfeld aufläuft, da würde ich instant erstmal denken, was soll das jetzt hier sein? Wollen die mich jetzt verarschen? Ich würde erstmal Ordner aufs Feld schicken, weil ich davon ausgehen würde, dass es ein Flitzer ist. Ja, mit seiner kranken Mutter da im Hintergrund. Ey, die ist ja wohl wirklich irre. Los, Michel, hol mir den Öse hier hoch. Ich habe heute ein paar Ausschnitte gesehen, wie er einen Vertrag unterschrieben hat oder bei den, ich hätte was gesagt, Weigh-ins war, beim Medizincheck. Der sieht ein bisschen dick aus immer, ne? Ja, aber das ist auch? Das ist wahrscheinlich so einfach sein Körperbau und sein, im Gesicht meinst du wahrscheinlich, oder? Ja, im Gesicht. Ja, und das täuscht. Wahrscheinlich. Es ist halt einfach, der hat halt so ein Gesicht. Aber würde dir jetzt einer einfallen, wo du denkst, ja, den einfach mal mitnehmen? Sag mal, wie sieht denn Franziska van Almsick aus? Ich sehe das ja gerade bei der ARD. Was, wieso? Was ist passiert? Vielleicht ist das Katrin Müller-Hohenstein, die da einfach schlecht falsch untertitelt wurde in der Bauchbinde. Nee, das ist Franziska van Almsick, die. Und Arne Friedrich. Da gibt's ja auch wüste Gerüchte über Arne Friedrich. Welche? Ist auch mit dabei? Arne Friedrich, was guckst du? Sieht so ein bisschen aus, jetzt fällt guckst mir. Gerade voll keine Susanne oder was? Und dann ist noch so jemand da. Oh Gott, diese Fans, die man dann da sieht, das ist ja wieder. Übrigens, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres als diese Fähnchen an Autos. Also das ist so ein, ich will nicht diese Fähnchendiskussion aufmachen, aber immer wenn so Fähnchen am Auto hängen, weiß ich schon, wer im Auto sitzt. Und es bestätigt mich immer wieder. Es sind immer so bestimmte Typen, die da drin sitzen. Das sind bestimmt so Leute, die mit denen da euer Blog Public Viewing gemacht habt. Einzige Ausnahme ist übrigens, wenn man Kinder hat. Dann ist es natürlich völlig legitim, die Fähnchen dran zu machen, weil die Kinder sich daran erfreuen, hoffe ich. Alles andere würde es dann auch wieder ausschließen. Nee, aber dieses Stürmerding, Chris, da brauchen wir jetzt nicht lange drüber reden. Da gibt's aktuell niemanden. Bei Gomez ist es halt einfach dumm gelaufen. So sieht's aus. Ich bin aber auch bei Gomez jetzt nicht besonders traurig, weil er an der Nationalmannschaft bislang noch nichts reißen konnte. Also deswegen, ja, es ist halt so und es wird sich da auch wieder was tun und es werden wieder neue Spieler nachkommen, da mache ich mir keine Sorgen. Aber wenn du mal die ganzen Vereine durchgehst, da fällt halt kein Groschen, nicht ein einziger. Das ist schon übel, das ist schon wirklich, ja. Ich überlege gerade auch, aber da kommt nichts. Ja, da lass uns mal ein bisschen warten. Da wird schon noch was, irgendwo kommt da schon noch was her. Ich möchte aber kurz nochmal das alte osmanische Fass aufmachen. Meinst du denn, das war's jetzt endlich mit Özil? Meinst du, dass Jogi Löw jetzt auch denkt, ja gut, also viermal in Folge Scheiße spielen, das reicht auch mir? Ich weiß es nicht. Also natürlich, jetzt wäre es mal langsam Zeit, aber mein Gefühl sagt mir, nee, der lässt den wieder spielen. Also, ich hab zwei Schreckensszenarien bei der WM. Oh nein. Ja, und zwar, was sich so ein bisschen herauskristallisiert, schon nach dem Algerien-Spiel, ist, dass Neuer ein großartiges Turnier spielt. Und Mats Hummels auch. Und ich habe die ganze Zeit die Befürchtung, dass die beiden die tragischen Helden werden. Irgendwie, und sei es im Finale, weil wir dann doch irgendwie gegen Kolumbien weiterkommen. Aber weißt du, es ist ganz oft so, dass es dann heißt, ausgerechnet! So. Und das ist halt so oft so. Und das ist das eine Schreckensszenario. Und das andere ist, dass Özil wirklich dafür sorgt, dass Deutschland dann Weltmeister wird. Es wäre ein Schreckensszenario. Aber das positivste Schreckensszenario, das man sich vorstellen kann. Also das nehme ich gerne. Ja, aber irgendwie sowas in der Art glaube ich irgendwie, dass dann alle so sagen, ja, da hat's dann der Yogi doch richtig gemacht oder so. Also das ist, an das klammere ich mich so ein bisschen. Aber ich sehe es wie du. Der Özil muss raus aus diesem Team. Und dann bleibt dir, ich sage jetzt, bleibt dir leider nur Mario Götze. Du kannst nur mit 10 Spielern spielen, das würde nicht auffallen. Also es ist egal, weil er ist wirklich ein Fremdkörper, er bringt dem Spiel nichts, überhaupt nichts. Es entsteht Nichts. Also wirklich gar nichts. Wäre das Tor nicht gefallen gegen Algerien, dann hätte der bislang noch überhaupt nichts geleistet bei dieser Weltmeisterschaft. So, aber ich vermute, dass wir Özil wiedersehen werden gegen Kolumbien oder Brasilien, je nachdem. Klose könnte ich mir vorstellen, dass der raus muss. Dann Özil wieder über rechts und über links. Vielleicht wagt das mal mit Schürrle, aber ich vermute dann Götze. Ja, also Gefühl, ich habe immer so ein besseres Gefühl, ein leicht besseres Gefühl mit Mario Götze. Der hat ja wirklich eine unglückliche Saison bei den Bayern gespielt, viel verletzt gewesen. War nicht unbedingt jetzt sein bestes Jahr, jetzt das erste bei den Bayern. Wer ist denn die geile Schnitte bei der ARD da? Ich gucke leider nicht nebenbei. Gibt's ja gar nicht. Also ich würde auch Müller wieder auf die 9. Nichts gegen Niro. Der hat sich da aufgerieben in der ersten Halbzeit, aber hat auch irgendwie dann nichts gebracht. Ich würde Miro schön dann reinwerfen. Das geht immer. Da kackt sich eigentlich jeder in die Hose. Müller auf die 9. Links. Ganz kurz. Ja. Es ist Julia Scharf. Die heißt auch noch Scharf? Logisch. Julia Scharf. Ganz klar. Da hätte man selber drauf kommen müssen. Ich würde dann wirklich, aber es müsste so machen, dass Schürrle über links kommt. Rechts, wer spielt denn da noch auf dem Flügel? Was? Ich bin ein bisschen versunken in Julia Scharf. Ich habe mir gerade überlegt, wenn die einen ausländischen Vornamen hätte, wie Sau zum Beispiel. Ja, das ist ja der... Mhm. Super Witz, Scharfi Sau. Ja. Das ist so lustig. Ja, wen würdest du Schürrle... Ja, ich hab's doch schon gesagt. Ich würde in der Offensive mit Müller in der Zentrale spielen, rechts... was? Ich weiß auch nicht mehr. Ach so, genau. Warum denn nicht links mit Dings mit dem Babyface und rechts mit Schürrle. So, wo ist das Problem? Özil raus? Ja, dann nimmst du natürlich diesen Joker von Schürrle, den reinzubringen. Aber ganz im Ernst, ich ertrage diesen Özil. Es ist das Halbfinale. Ich ertrage den Özil nicht mehr. Schürrle muss von Anfang an spielen. Dann musst du dir halt diese Waffe nehmen, dass du den mal reinschmeißen kannst. Aber gut, jetzt habe ich noch einen Spieler, über den ich nochmal explizit reden möchte, denn... Halt, eins muss ich noch sagen. Ja. Podolski darfst du natürlich nicht vergessen. Er findet für mich nicht mehr statt. Ich könnte mir vorstellen, dass er bei Löw noch eine Rolle spielt. Also er hat natürlich nichts geleistet im Ghana-Spiel, oder war es USA? Ghana, glaube ich. USA ist halt einfach nicht aufgefallen, man weiß es nicht. Irgendwann war er mal mit dabei. Ja. Aber ich würde ihn nicht komplett von der Liste streichen für mögliche, wenn dann über links, klar. Ja, wenn dann über links, aber Podolski ist für mich genauso keine Option wie Özil. Aber Ricky, fandest du nicht auch die Standardsituation, die Ecken und Freistöße von Toni Kroos bärenstark? Ja. Bärenstark. Ja, ich sag mal, da muss ich auch nochmal was nachfragen. Bei diesen ganzen Übertragungen wird immer wieder gesagt, dass Löw mal gemeint hätte, er hätte keine Zeit, Standards einzustudieren. Nö, dafür kommen da aber kuriose Sachen dann bei rum. Nee, früher war das so. Früher hat er das immer wieder gesagt. Ich habe das vorher nie so mitbekommen. Ich habe einfach gedacht, die können es nicht besser. Und dann denke ich mir auch, es ist ja jetzt nicht so, dass er es verbietet. Und die haben ja auch noch ein Vereinsleben, wo sie vielleicht die ein oder andere Standardsituation trainieren. Also diese Aussage mit Löw legt keinen Wert auf Standardsituationen, die kommt mir ein bisschen komisch vor. Also ich glaube einfach, dass Schweinsteiger hat ja früher die Standards häufig geschossen, Ecken und so, dass der einfach da nicht so gut ist. Der Kroos macht das hervorragend. Das ist immer, zumindest mal wirkt es gefährlich. Ja, also natürlich gehen da auch manche dann so ein bisschen... über Freund und Feind hinweg oder werden rausgeköpft von gegnerischen Abwehrspielern. Aber ich kann mich an Zeiten erinnern, da war man froh, wenn irgendwie so eine Ecke überhaupt mal im 5-Meter-Raum ankam. Ja. So. Und die Zeiten scheinen vorbei zu sein. Ich fand die Standardsituation von Kroos immer stark. Er hat immer fast perfekt serviert, was dann die Mitspieler draus machen. Das ist dann erstmal nicht sein Bier und ist natürlich auch viel Glück immer dabei, dass da auch, glücklicherweise ein Spieler von deiner Mannschaft steht. Aber ich fand das extrem stark. Und jetzt natürlich die Frage an dich. Ist er bereit für Real? Oh, da kann... Der ist Champions-League-Sieger geworden. Natürlich ist er bereit für Real. So, das wollte ich hören. Jetzt meine allerletzte Baustelle, die mir so ein bisschen überhaupt nicht gefallen hat heute bei der Partie. Das war unsere von uns beiden in der von Philipp und Potsch und in der letzten Ausgabe auch geforderte Traumdoppelsechs. Khedira Schweinsteiger. Khedira war so um die 81. 82. Minute. Ich habe nur noch darauf gewartet, dass der eine Herzattacke kriegt. Der war ja völlig im Arsch. Da ging nichts mehr, gar nichts mehr. Der war. Bitte? Alles okay. Da ging überhaupt nichts mehr bei Sami Khedira. Schweinsteiger wirkte das ein oder andere Mal ein bisschen unglücklich. Wie fandest du die Doppelsechs, unsere Traumdoppelsechs? Ich fand's, also vor allem von Schwein, meine Fresse. Von Schweinsteiger fand ich's besonders schwach. Khedira wirkte einfach nur platt dann zum Schluss. Ja. Aber Schweinsteiger hatte enorm viele Abspielfehler drinne. Also im Endeffekt war genau das Gegenteil von dem, was er davor gespielt hat in den Partien, als er uns immer wieder gut gefallen hat. Schweinsteiger hat mir nicht so gut gefallen und Khedira hat halt einfach so diese Spielweise, da haben wir ja auch mal schon drüber gesprochen, die wirkt halt einfach immer so unbedeutend, aber ich glaube, er ist wichtig. Ich glaube, er ist wichtig. Aber zum Schluss, das hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass er so platt war, dass er, da gab es auch die Situation, wo er so gefoult wurde oder eben auch nicht. Er hat auf jeden Fall den Freistoß nicht bekommen und hat da gefühlt 2,5 Stunden gebraucht, bis er dann nach hinten getrabt ist. Das sind so Situationen, da fragt man sich natürlich schon, wie kann das sein bei einem Fußballprofi, dass der nach 70 Minuten keine Kraft mehr hat, nach hinten zu rennen? Also das hat mich dann schon gewundert. Aber insgesamt gebe ich dir recht, also das war jetzt eine schwache Leistung von Khedira und von Schweinsteiger. Aber ich würde Schweinsteiger noch herausheben als schwach. Ich krieg da ein bisschen Angst, dass die beiden nicht ihr allerbestes Spiel beide gemacht haben. Dass Jogi Löw, was ist denn da bei dir los? Das ist doch bei dir zu Hause nicht von draußen. Ich wohne an einer Straße, Chris. Das gibt's doch gar nicht. Ihr urbanen Hipster seid ja wirklich immer von euren Mitbewohnern stark geprägt. Jetzt hat hier von der Hand zu weisen. Jetzt hat hier der Philipp nochmal geschrieben. Ja, was denn? Achtung! Fotzt da jetzt gleich in Facebook Messenger rein? Blood and Gore. Ich glaube, Thomas Müller wurde. Was? Kimbo Slice Fights. Was geht denn mit ihm ab? So, scheißegal. Ich habe so ein bisschen Angst, weil eben die beiden ein unterdurchschnittliches Spiel gemacht haben, dass Jogi sich wieder denkt, na hier, der Lahm, der war dann doch besser. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass er sich denkt, komm, dann kommt der Merte eben wieder in die Innenverteidigung und Boateng rechts hinten. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ansonsten, bitte versuch's dann halt nochmal mit dieser Doppel-6. Dieses weil, wirklich schlechtes Spiel, das sich nicht gelten. Nein, unterdurchschnittliche. Es war das zweite Spiel bei dieser WM, das wir zu 0 gespielt haben. Zweite, oder? Gegen die USA haben wir ein Tor gekriegt. 1-0 haben wir doch da gewonnen. Gegen die USA? War das 1-0, nicht 2-1? Nee. Gegen Algerien war es 2-1. Und gegen die USA hast du natürlich recht, da war es auch 0-1. Ja, aber dennoch, gegen Frankreich kein Tor bekommen. Es war nicht herausragend, es war eher schwach. Aber ey, die können sich steigern, bin ich mir sicher. Ja, müssen sie sich auch und müssen können sie auch. Sich, ja, werden sie sich auch. Also ich glaube, dass du natürlich dann auch mehr Selbstvertrauen gewinnst, wenn du da regelmäßig dann zusammenspielst. Khedira und Schweinsteiger, ja. Wir haben darüber schon häufig gesprochen, sind beide angeschlagen gewesen. Und ja, ich glaube, die brauchen jetzt einfach so ein bisschen ihre Zeit, um sich da auch nach der schweren Saison, die sie ja hatten, dann so ein bisschen einzuspielen. Das klingt jetzt komisch, weil im Viertelfinale sich einzuspielen, das ist vielleicht ein bisschen fahrlässig, aber wenn es funktioniert, dann ist doch okay. Beide hatten eine schwierige Saison, nicht nur sportlich, sondern auch physisch. Ja, beide Verletzungen, der eine ein bisschen schlimmere, der andere etwas nicht so schlimmere, beziehungsweise Schweinsteiger hat ja des Öfteren mal eine Operation. Ja, er hat immer wieder so Blessuren. Ja, und wurde ja 2-mal operiert, ne? Das weiß ich gar nicht. Intensiv verfolge ich diese Bundesliga nicht. Diese Bundesliga. Und ja, also gegen, ich sage jetzt einfach mal, gegen Brasilien. Aber ich wünsche mir eigentlich Kolumbien. Auf jeden Fall, je nachdem, welcher Gegner kommt, da müssen die beiden sich steigern. Und ich glaube, die beiden sind so welche Hochkaräter, sie werden sich auch steigern. Ricky. Der fährt hier immer im Kreis. Wer fährt im Kreis? Der Typ mit seiner Affenhupe. Der ist schon wieder hier lang gefahren. Ist ja Der fährt ja immer im Kreis. Das ist bestimmt der Bescheuerte, der sonst mit der Vuvuzela da unten im Garten steht. Auf dem Dreirad? Das wäre natürlich schön, wenn er auf dem Dreirad und mit irgendwie so einem Samsung Galaxy 3 irgendwie durch die Gegend fährt. Das wäre schön. Oder auf dem Röhrenrad. Das wäre nicht so schön. Ja, wollen wir zu unseren Noten kommen und danach zu der Partie, die in 50 Minuten stattfindet, kommen? Zur Auslosung, genau. Und zur Auslosung 2016. Genau. So, ich bin wieder die Stimme von Bild.de, wobei ich scroll jetzt mal zu Manu Neuer und wenn es da... Okay, ich gehe konform mit der Note. Sag's nicht. Also wenn es eine 1 ist, ist es schon wieder total bescheuert. Nein. Okay. Manu Neuer 1 mit Sternchen. Oh, heute kriegt er so von mir absolut Man of the Match. Der Typ war der legiteste Spieler neben Mats Hummels heute in der Partie von allen, was war das, 26 Spieler, weiß nicht, wie viele von den Franzosen eingewechselt wurden, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Manu Neuer bekommt von mir und auch von der Bild eine 1. Ricky, jetzt bitte sag mir, warum dieses nicht sein darf. Ich gebe ihm eine 2 und ich sag dir auch warum. Es muss doch immer noch eine Steigerung möglich sein. Also es muss doch noch eine Steigerung. Ja, natürlich. Also jetzt, er hat alles gehalten. Ja, Alter. Aber das waren doch jetzt nicht, also wahnsinnige Chancen. Überleg mal, wie der Ochoa gehalten hat gegen Brasilien. Was soll der für eine Note kriegen? Kriegt er eine -3? Also das ist, das war alles toll, was der gemacht hat und auch ganz wichtig, diesen Benzema-Schuss da zum Schluss zu halten. Ja. Der hat eine großartige Leistung abgeliefert. Ich möchte es überhaupt nicht, aber das ist ja fast, ich muss mich verteidigen dafür, wenn ich ihm eine 2 gebe. Also das kann es ja wohl nicht sein. Aber eine 1 ist für mich halt dann wirklich so ein Ochoa-Ding gegen Brasilien, wo du auf einmal Bälle hältst, das kann man in der Zeitlupe nicht mehr nachstellen. Also wie er die gehalten hat, so in der Art. Ja, also das sind dann die Momente, wo ich sage, okay, hier verdient er sich eine 1 und Neuer hat klasse gehalten und ich bin so froh, dass wir so einen Torhüter haben. Ja, aber ich sag mir immer, okay, ich möchte hier halt auch mal sehen, um dass jemand eine 1 von mir bekommt, dass er in 1:1 Situation, weißt du, diese was weiß ich, ein Konter, Benzema rennt auf ihn zu, macht den Winkel eng und nimmt ihm da den Ball von Fuß oder hält mal einen Elfmeter oder so. Das sind dann diese Punkte, wo ich dann sage, okay, jetzt kriegt er eine 1. Aber eine 2 ist doch Bombe. Ich habe nichts an ihm auszusetzen, aber eine 1 ist halt für mich Ochoa gegen Brasilien. Okay, dann kommen wir zu dem Spieler, der auch ein Wahnsinnsspiel gemacht hat, muss man wirklich sagen. Wir haben eingangs darüber geredet, dass diese Partie fußballerisch nicht die hochwertigste Kost war, aber spannungstechnisch die allerhöchste Kategorie war, für mich zumindest. Philipp Lahm, Bildnote 2. Er ist einfach auf der rechten Verteidigerposition legit. Ja, ich gebe ihm eine 3. Auch hier brauche ich mich nicht verteidigen. Er hatte zu Beginn. Ich glaube, das war in der zweiten Halbzeit, das war in der ersten Halbzeit, zum Ende der ersten Halbzeit, wo er einmal einen Ball von rechts in die Mitte einfach so ganz so fast schon lustlos rüberschiebt. Und wo eine Chance draus entstanden ist. War das die Situation? Ja, kann ich mich dran erinnern, wo er eigentlich Khedira hätte anspielen können, ne? Ich weiß jetzt nicht mehr, wen er anspielen konnte, aber das war, also davor schlage ich den Ball irgendwie noch planlos nach vorne, aber das habe ich nicht verstanden. Und solche Fehler kannte ich von Lahm bisher nie. Und die hat er bei der WM immer mal wieder drin. Ja. Und er hatte auch ein, zwei Zweikämpfe, die er dann nicht gewonnen hat, über seine Seite. Und nach vorne, ich meine, das ist jetzt schwierig. Lahm ist eigentlich dafür bekannt, dass er schon immer mal wieder sich dann mit vorne einschaltet, aber das war mir dann auch nicht zwingend genug. Aber diesen Vorwurf kann ich jedem in diesem Team machen heute. Ist auch Mesut Özil, der hat nicht stattgefunden. Ich weiß gar nicht, kann man den benoten überhaupt? Also wahrscheinlich gar nicht. Deswegen gebe ich ihm eine 3, aber auch hier, das ist eine gute Leistung, solide Leistung war das, nicht mehr und nicht weniger. Aber kann sich steigern. Jetzt kommt der nächste Verteidiger, Jerome Boateng, Bildnote 2, zeigte, dass er ein wahrer Innenverteidiger ist, starke Zweikampfwerte, das ist das, was Bild hier schreibt. Ich fand ihn auch wieder stark in der Innenverteidigung und ich hätte ihm jetzt, glaube ich, keine 2 gegeben, aber war schon eine gute Partie von ihm, Ricky. Ich gebe ihm eine 2,5, im Endeffekt das, was die Bild sagt. Mhm. War gut. So, jetzt kommen wir zum Torschützen, zum Mann, der das Siegtor geschossen hat. Mats Hummels. Eine 1 mit 2 Sternchen. Bildnote 1, selbstverständlich. Und kein Sternchen? Nein, ohne Sternchen. Ohne Sternchen. Das ist doch hier eindeutig. Also da schlägt sich die Bild-Zeitung schon auf eine Seite. Also da kann man nicht mehr vorstellen, dass da irgendwie Uli Hoeneß seine Finger mit im Spiel hat. Bild hatte doch nur einmal eine Eins mit Sternchen, das war beim letzten Spiel für Manu Neuer. Und halt jetzt wieder. Nee, er hatte kein Sternchen, das Sternchen habe ich ihm gegeben. Ah, okay. Er hat hier eine Bildnote 1 und ja, hat das Man of the Match-Ding bekommen von der FIFA, wo wir immer noch nicht wissen, ob das die FIFA diesen Kristalllümmel vergibt oder ob das die Fans machen dürfen. Es gibt ja zwei Man of the Match Dinger, die man da wählen kann. Und zwar einmal vom DFB, der dazu immer aufruft, wer ist euer Man of the Match, pipapo. Und dann von der FIFA. Und ich kann es halt immer wieder nur sagen, man kann über die App oder auch wahrscheinlich über die Webseite abstimmen, inwiefern das dann natürlich letzten Endes dann ja, dazugerechnet wird irgendwie bei der Abstimmung. Früher waren es doch die Journalisten, oder? Haben nicht früher die Journalisten das entschieden? Ja, oder war das immer die FIFA? Nur keine Ahnung. Wir sehen es doch bei den UFC-Rankings. Die haben doch einfach gar keine Ahnung. Das stimmt. Welche Note gibst du denn eigentlich? Mats Hummels gebe ich eine 1,5. Ja. Weil, also, diese Zweikämpfe, die er da hinten gewonnen hat, die waren jedes Mal wichtig. Und da ist so eine Bank da hinten drinne. Ich tue mich wirklich damit schwer, einen anderen Innenverteidiger zu benennen, bei dem ich das letzte Mal so ein Gefühl hatte, so ein Sicherheitsgefühl. Ja. Das ist so eine Art. Ich kann mich noch erinnern. Das ist eine Art Avengers in einer Person. Ist dieser Mats Hummels. Eieiei. Er ist Wahnsinn, dieser Typ. Ist er Hulk, oder? Alle. Er verkörpert alle in einer Person. Er ist the ultimate Avenger, ist das sozusagen. Es ist unfassbar. Wie alle Mitstreiter vom Leitmedium in einer Person, meinst du? Ja. Okay. Ich kann mich aber noch erinnern an ein Gespräch von uns beiden, welches wir privat geführt haben. Da habe ich dir mitgeteilt, weil es dann gerade announced wurde, dass Mats Hummels gegen Ghana oder gegen wen? Gegen die USA? Gegen wen konnte Hummels nicht spielen? Gegen Algerien. Algerien. Da habe ich dir gesagt, der ist krank, der kann nicht spielen. Und hast du gesagt, das stört mich nicht. Da hast du mich gefragt, stört dich das? Da habe ich gesagt, das ist eine Katastrophe für mich. Ja, Moment. Zu diesem Zeitpunkt gegen diesen Gegner habe ich das gemeint. Also da habe ich ja zu dir gesagt, bei diesem Gegner macht es mir am wenigsten aus. Was natürlich, ja gut, im letzten Endes hat sich nicht gerecht, dass er nicht gespielt hat, aber es sah schon aus wie Kraut und Rüben, als Hummels da hinten gefehlt hat. Mhm. Also, aber Chris, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? So sieht es aus. So sieht es nämlich aus. Jetzt kommen wir zu Benedikt Höwedes. Pelé ist gerade im Fernsehen, 1968. Ist das ein schöner Mann gewesen. Übrigens, mein Nachbar, der unter mir wohnt, das muss man an der Stelle mal sagen, wenn ich brasilianische Topsportler sehe, der sieht, also unfassbar diese Ähnlichkeit, er sieht original aus wie Lyoto Machida. Nein, es ist wirklich, der Dragon. Weil er hat auch diesen Bart und dann diesen... Der Dragon hat doch keinen Bart. Natürlich, Lyoto hat einen Bart. Drei-Tage-Bärtel. Ja, genau. Und genauso und der hat auch so diese ruhige Art wie Lyoto. Ich habe ja heute Embedded geguckt, ne, die ersten drei Folgen. Serda heißt mein Nachbar. Serda Dragon? Machida. Serda the Dragon Machida. Ich habe heute die ersten drei Folgen Embedded gesehen und ich habe mich also ein bisschen verliebt in Lyoto Machida. Ich muss ganz ehrlich sagen, bin ein bisschen für Lyoto Machida, nicht für Chris Weidman, den ich ja sowieso echt öde finde. Das ist der Beste. Diese All-American-Shit, ach komm. Es ist überhaupt, wenn du mal sein Trainingscamp so ein bisschen da mitbekommst, ja, ist überhaupt nichts All-American, Chris. Wieso, wo ist denn der bei welchem Camp? Na, bei Sarah und Ray Longo. Matt Sarah und Ray Longo, das sind beides italienische Einwanderer, die in die USA gekommen sind. Naja, eigentlich sind die Väter wahrscheinlich in die USA gekommen. Aber das sind zwei richtig coole Typen. Das hat nicht viel damit mit All-American zu tun. Ich meine, dass er da mit der amerikanischen Flagge reinkommt und so, das finde ich okay, das kannst du mal bringen. Und die Musik ist halt, du musst dir mal, wenn er reinkommt, er hat ja immer von Tom Petty dieses, ich weiß jetzt nicht, wie das Lied heißt, aber wenn du jetzt am Samstag, wenn er jetzt kämpft, dann achtest du mal drauf, dann google dir mal den Text von dem Lied und dann verstehst du, dass der überhaupt kein Nationalist oder irgendwas ist. Das ist ein cooler Typ, aber das ist ein undankbarer Kampf für mich, weil ich auch beide sehr mag. Ja, also der Dragon, der hat unfassbar in seiner Gunst gewonnen bei mir. Finde ich toll. Hat dieses Embedded Footage von ihm zu Hause, das fand ich auch wirklich schön, wie er mit seinem kleinen Sohnemann gequatscht hat so und ihm ins Ohr geflüstert hat, dass bitte Papa den Gürtel mit nach Hause bringen soll. Ja. Also muss ich wirklich sagen, ist ein Sympath. Ich muss aber leider Gottes sagen, dass mir diese Überpräsenz sagt man, glaube ich. Oh, sorry, I have called in America. I lost my German. Ja. Diese Überpräsenz von Ronda Rousey ein bisschen auf den Sack geht. Wobei ich sie natürlich als Athletin immer noch großartig finde, aber es ist mir ein bisschen zu viel Ronda Rousey bei diesen ersten drei Embedded-Folgen. Also mir hätte dann doch der ein oder andere Schwank zu einem anderen Kämpfer mal ganz gut gefallen. Und was mir aufgefallen ist, dir wird das gar nicht... Uriah Faber findet gar nicht statt, ne? Findet, ja, genau, zum Beispiel. Was aber auch überhaupt nicht stattfindet, und das schon seit ein paar Wochen jetzt, ist Dana White. Dana White gestern nicht bei diesen Media-Geschichten dabei gewesen. Da hat auch wieder Dave irgendwie, dieser PR-Heini hat wieder... Dave die Flunder. Nee, der Typ ist ja super. Ich weiß ich nicht, wie sein Nachname heißt. Der Typ kümmert sich wirklich um alles. Also da gab es zum Beispiel so ein Scrum mit irgendeinem Kämpfer und auch mit Ronda Rousey und so. Und da hat er gesehen, hier so ein Journalist hält da sein Aufnahmegerät hin und das ist zu weit weg. Ja, dann nimmt er sich das Ding halt einfach und hält für ihn das Gerät näher ran und so. Okay. Oder wenn er merkt, da hinten stehen Leute, die wollen auch mal eine Frage stellen, dann sagt er, hey, ihr habt jetzt genug Fragen gestellt, jetzt kommen die da hinten dran und so. Finde ich sehr cool, wie er da, sag ich mal, jeden mit einbezieht. Und das ist mir ja bei meinem kurzen Gastspiel bei der UFC ja auch aufgefallen, dass die jeden mit einbeziehen wollen und überhaupt nicht darauf achten, ist der jetzt hier von dieser Zeitung oder von diesem Fernsehsender? Nee, die beziehen jeden mit ein, der da aufläuft. Das finde ich toll. So. Auf was ich aber hinaus wollte, ist, dass Dana White schon letzte Woche bei beiden Events nicht dabei war, bei dem Event davor nicht dabei war. Jetzt geht's ihm wieder schlechter. Das ist genau meine Überlegung. Das ist sehr merkwürdig. Und das ist ja in Las Vegas. Ja. Was ich aber noch sehr sympathisch fand, war bei den Open Workouts, als Lyoto Machida eben da in dieser Mall trainiert hat. Dann gab es da so einen Fan, der extrem. Es ist der Fashion Palace. Der Fashion Palace, mit dem Apple Store aber selbstverständlich drin. Na, Logo. Da war ein Fan, der war komplett aufgeregt, dass Lyoto Machida neben ihm steht und hat da so ein Bild mit ihm gemacht und war wohl völlig verwackelt und Lyoto hat gesagt, jetzt bleib mal ruhig, jetzt machst du mal ein Foto mit mir, was nicht verwackelt ist, und das fand ich ganz schön. Aber zu Dana White, ich habe das Vlog gesehen, das letzte, wo er in Hongkong war, an der Bruce Lee Statue und so, da wirkte er aber noch sehr, sehr quietschfidel und alles. Da war ich ja mit ihm praktisch, war ich ja dabei. Ich bin morgens aufgewacht und guck so auf Twitter und da hat er gerade ein Video nach dem anderen gepostet, weil er da gerade zu dieser Statue gelaufen ist. Und hat wieder geschifft ohne Ende. Ja, genau. Ja. Das war tolles Footage. Ja, ich mal gucken. Vielleicht geht's ihm wieder schlechter, man weiß es nicht. Aber hoffentlich nicht, absolut. Er ist wie mein Vater, nur besser. Benny Hövedes, Bildnote 3. Ja, schließe ich mich an. Valbuena und Debichy hatten nicht viel zu sagen gegen ihn, ne, auf der rechten Seite. Also auf Frankreichs rechter Seite. Das ist das alte Thema. Ich bewerte Hövedes als ganz klaren Defensivspieler und ich bewerte einfach gar nicht mehr sein Offensivspiel, weil er soll offensiv nichts machen und deswegen kriegt er eine 3. Die hatten schon ab und zu, fand ich, die Möglichkeit, mal irgendwie eine Flanke zu schlagen, auch Debichy. Aber im Großen und Ganzen hat Hövedes keine... Also es ging nichts richtig Gefährliches über seine Seite aus. Das ist ja dann für mich dann auch nochmal ausschlaggebend. Also ich weiß nicht genau, ob er das abschätzen kann und sich denkt, ja okay, dann lasse ich den jetzt halt mal gehen, da passiert eh nichts. Aber im Großen und Ganzen war das eine solide Leistung. Ja, muss ich auch wirklich sagen. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Bastian Schweinsteiger, Bildnote 3. Er hat gesagt, er beruhigte das Spiel des Öfteren mit seiner Erfahrung. Ich hätte ihm da, glaube ich, eher eine 4 gegeben. Ja, siehst du, ich gebe ihm eine 3,5. Ja. Ich kann diesem Mittelfeld ja jetzt keine besonders schlechte Note geben, weil auch beim letzten Mal war ich ein bisschen enttäuscht von euren Noten. Also ich sage jetzt eure Noten und die beiden, die ich eigentlich meine, sind gar nicht dabei. Wobei Pocho sich noch... Nein, auch Philipp hat sich eigentlich zurückgehalten, aber es wurde sehr negativ. Philipp ist weggepennt, bis er seine homosexuellen Geschichten... Das hast du tausendmal gesagt, dass der wegpennt. Dabei war er voll dabei. Der war doch völlig dabei. Der ist weggenickt ab und zu, bis er seine homoerotischen Geschichten erzählen durfte. Dann lass ihn halt wegpennen. Aber lass ich doch auch. Dieses Gehetze da beim letzten Mal, das war ja schrecklich. Ich hätte sie zack, zack, zack. Ich hab, das war eigentlich nur höflich gegenüber Philipp gemeint. Ja, und wenn der sich dafür bereit erklärt, dass er da mitmacht, dann kann man ja wohl erwarten, dass er dann die Sendung durchsteht. Und wenn nicht, dann soll er halt ein Nickerchen machen zwischendrin. Wen juckt's? Ich kann ja keinem Spieler eine besonders schlechte Note geben, wenn man 1-0 gegen Frankreich gewinnt im WM-Viertelfinale. Und Schweinsteiger hatte ein paar Böcke drin, ist richtig, aber im Großen und Ganzen haben sie ihren Laden ganz gut im Griff gehabt, weil, mal ganz ehrlich, die Franzosen, die waren zwar teilweise dann stärker als Deutschland in der zweiten Halbzeit, ja, aber es war jetzt nicht so, dass die uns da an die Wand genagelt haben. Nein. Also so richtig extrem gefährliche Situationen gab es nicht viele. Und es war so eminent wichtig, dass Thomas Müller in der späten zweiten Halbzeit immer mal wieder lange Wege gegangen ist, immer auch den Ball gefordert hat, um Entlastungskonter einzuleiten. Das war so extremst wichtig. Dieser Müller ist einfach eine wahre Wonne. Kommen wir zu Sami Khedira. Ricky, Bildnote 3, würde ich eine 3,5 geben. Ich eine 4. Na, siehste. Weil er einfach auch körperlich so abgestunken hat? Ja, hat mich sehr überrascht und ja, Verletzung hin oder her, aber ja. Also, ich weiß nicht, also er hat ja im Spiel gegen Nigeria, Algerien, nicht so lange gespielt. Ich war schon überrascht, wie kaputt er war. Der Ja, war ich auch mal. Thomas Müller, Bildnote 3. Ich würde ihm gefühlt auch eine 3 geben, wobei ich, wie ich gerade schon sagte, echt glücklich bin, dass wir den Spieler auf dem Feld hatten, der immer noch mal den Ball gefordert hat. Wenn alle auch K.O. waren, stehen K.O. waren, hat er alle noch mal mitgerissen. Mit Schöle hat er dann eine große Chance hinten gehabt. Kommt noch mal eine Welle. Führt Brasilien oder was? Wo Mesut Özil, ich weiß, was war das, 85. 86. Minute, den Ball in die Mitte gegeben hat, Müller daneben senzt und Schöle das Ding, ja, ich sage mal, ein ganz großer Offensivspieler macht das Ding. Der ja, hat die, der, das musste machen. Ja, ja. Also gerade in so einer Situation, ja, kurz vor Schluss gegen Frankreich steht 0-1, das sind ja genau die Situationen, auf die ich im Endeffekt die ganze zweite Halbzeit gewartet habe. Also ich habe ja immer mir wieder das schön geredet, wie es gerade aussieht, und hab mir gedacht, irgendwann geht der Ball da mal nach vorne. Und dann haben wir da so einen Müller stehen und einen Klose, der da noch gespielt hat zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und dann später mit Schürrle. Und wenn es dann die Situation gab, also ich kann mich jetzt an 3 erinnern, dann ja, war ich fast schon ein bisschen ja geschockt, wie sie mit diesen Chancen umgegangen sind, wie fahrlässig. Ja, muss ich auch wirklich sagen. Ein großer Spieler macht das Ding einfach rein. Schöle hat ja einfach nur geschossen und hat gehofft, dass das Ding reingeht. Übrigens, jetzt komme ich gerade zum nächsten Spieler, Toni Kroos, und es ist ein Bild von Mesut Özil. Das ist schon ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, oder? Ja. Und zwar wird Toni Kroos Bruder, wer ist der nochmal? Jochen Kroos, der wird eingeflogen. Felix Kroos heißt er. Ja, ist egal, kannst du ihn nennen, wie du willst. Der wird eingeflogen und ersetzt Mesut Özil. Toni Kroos, Bildnote 3. Ich würde ihm eine 3,5 geben. Ja. Wobei diese Standards, die sind einfach bärenstark. Finde ich gut, den Burschen. Ja, ich habe auch zuerst gedacht, dem gebe ich eine 3,5. Aber diese Standards sind es halt einfach, die immer wieder zu Chancen geführt haben. Und eigentlich musst du ihn besser bewerten als nur eine 3,5. Deswegen gebe ich ihm eine 3. Okay. Tor vorbereitet, immer wieder für Gefahr gesorgt. Hat er einen großen Fehler drin gehabt? Nein, hat er nicht. Hat auch zum Schluss abgebaut, körperlich, aber ich gebe ihm eine 3. So, jetzt bin ich sehr gespannt, denn jetzt müsste ja eigentlich Mesut Özil kommen. Ich scrolle runter. Mesut Özil, da kommt jetzt tatsächlich ein Bild von Toni Kroos. Mesut Özil, das gibt's doch gar nicht. Soll ich zuerst sagen, was ich ihm gebe? Ja. Ich bewerte ihn nicht mehr. Weil, was soll ich da jetzt bewerten genau? Weiß es nicht. Das ist für mich ist das Rumgekasper, was der da macht auf dem Platz. Das bewerte ich nicht. Das ist mir scheißegal. Der Typ hat für mich jede Credibility verspielt. Beim letzten Mal, erinnere dich, habe ich ihm wohlwollend eine 4 gegeben, weil er dieses Tor gemacht hat. Ja. Und gehofft habe, jetzt platzt der Knoten. Weil er eben diese Sendung auch hört. Ja, natürlich. Und sieht. Aber jetzt reicht's dann wirklich halt. Also es sind genau diese Spiele, wo ich mir immer denke, das sind die Spiele, da musst du doch als als als, wie alt ist der Typ? 26? 27, sowas. So, da musst du doch denken, ey, das ist jetzt hier mein Place to Shine. Also jetzt muss ich es einfach mal zeigen. Und der hatte dann auch wieder Möglichkeiten, wenigstens mal aufs Tor zu schießen. Also, da kommt nichts. Die Abspiele, das sind, also das ist ein Niveau, da suchst du in der dritten Liga Spieler, die so scheiße spielen. Also das ist wirklich nicht mehr ertragbar. Es ist, das ist überhaupt kein Nationalmannschaft- oder Weltmeisterschaftsniveau, das er da spielt. Es ist für mich einer der schlechtesten Spieler dieser Weltmeisterschaft. Das ist, ich übertreibe das nicht. Ich habe alle Spiele, ich kann wirklich sagen, ich habe bis jetzt alle Spiele gesehen bei der Weltmeisterschaft. Und er gehört zu. Nein, du hast Griechenland nicht gesehen. Ja, stimmt, Griechenland gegen Costa Rica. Hast du nicht gesehen. Da habe ich gestreikt, richtig. Ja, aber weil Blatter uns auch trollt. Ja, das war der Facebook-Fight bei diesen Weltmeisterschaften. Auf den habe ich verzichtet. Aber das könnte sein, okay, ich sag's anders. 24 Griechen waren noch schlechter als Mesut Özil, aber er gehört definitiv zu den schlechtesten Spielern dieser Weltmeisterschaft. Definitiv. Ja. Ja. Weil er nicht nur nicht gut spielt, sondern auch noch so extrem unter seinen Möglichkeiten ist und auch überhaupt nicht den Hauch von Bemühung zeigt. Er zeigt ja noch nicht mal an, dass er was versucht. Weißt du, dass er dann Fehler macht und sich dann irgendwie mal nach außen dann irgendwie so zeigt, so, ach scheiße, ja, aber es geht weiter. Nix. Der, wie du sagst, er läuft da rum wie so ein nasser Sack, lethargisch. Als ob ihm das alles scheißegal ist, was hier gerade so passiert. Und dann muss ich mir halt als Bundestrainer die Frage stellen, ob das Sinn macht. Ich meine, du tust ihm doch damit auch keinen Gefallen. Ja, mit Sicherheit nach den, sagen wir mal, ersten beiden Spielen, wo er wirklich auch schon schlecht gespielt hat, ihn dann rauszunehmen, da habe ich mir dann wahrscheinlich auch als Hobbypsychologe gedacht, vielleicht gibt ihm das psychisch den Finishing-Move. Dass dann wirklich Schicht ist, dass der wirklich nie wieder oder beziehungsweise in dieser WM nicht mehr zurückkommt. Aber jetzt, Freunde, nach der kompletten Gruppenphase, nach dem Spiel gegen Algerien. Wo er das Tor noch geschossen hat, wo er eigentlich ist mir scheißegal. Nein. Ich finde das bei solchen Spielern, die sensibel sind, wichtig. Ja, und ich glaube schon, dass das, also da habe ich mir schon davon erhofft, sagen wir mal so, dass das bei ihm nochmal was freisetzt. Aber es passiert nichts. Vor allen Dingen nach dem Jubel, wo man dachte, oh, der jetzt geht's aber rund. Ja, da haben wir echt einen Zirn. Also das war seine so komplett körperlich stärkste Leistung, glaube ich. Dieser Sprung da beim Jubel, ich glaube, so aggressiv exklusiv hat er sonst nie gespielt. Dann jetzt nach der Frankreich-Partie, der Typ ist einfach, was maße ich mir an, sowas zu sagen? Aber es ist einfach eine Pfeife, muss man wirklich sagen. Kann da der Dom spielen, ist mir egal, es ist jeder besser als der. Jetzt pass mal auf, ich habe ja mit dem Philipp geschrieben, während dieser Partie. Und da ist mir die Idee gekommen, denn der Dom ist ein Stürmer, ein gelernter Stürmer. Wurde dann umgeschult von Joachim Klopp. Geht jetzt wieder los mit dem Dom, hätte ich bloß nichts gesagt. Wurde von Joachim Klopp umgeschult auf Linksverteidiger, hat aber bei der zweiten Mannschaft vom BVB, ich als absoluter BVB-Insider und Fan, kann das mit absoluten Fakten bestätigen, hat das ein oder andere Spiel im linken offensiven Mittelfeld gemacht. Ich bin da mittlerweile so braun wie schon seit Jahren nicht mehr. Durch Joggen ist bei mir genauso. Wenn ich über die Brücken unserer Heimatstadt hier renne, also man nennt mich mittlerweile schon, es gibt zwei neue Spitznamen. International Ricky und Slick Rick. Also es ist wirklich so, dass ich persönlich California Ricky. Es gibt mittlerweile schon Frauen, die mit ihren Fahrrädern sich positionieren, weil sie wissen, dass ich zu bestimmten Zeiten immer da über Brücken renne. Ja, und ich renne da auch drüber, wie ein junger Gott. Heute wieder oben ohne, klar, es sind über 30 Grad. Ja, echt jetzt? Ja, logisch. Und das sieht toll aus. Und weißt du, was ich immer mache, wenn ich dann so an Autos vorbeilaufe, die parken, da gucke ich mich immer an und ich finde mich geil. Ich jogge dann so vorbei und dann gucke ich mich immer an und ich bin ja wirklich jetzt mittlerweile habe ich ein Gardemaß, also erreicht, so körperumfangstechnisch. Und dann laufe ich da vorbei und sehe, wie mein Körper in Schweiß gehüllt ist und meine Muskeln sind angespannt und alles bewegt sich und dann kriege ich direkt erstmal steife Nippel, auch von dem Wind und so. Ja. Das ist unfassbar geil. Ich glaube, daran liegt es auch, dass ich die ganze Zeit mit dem Steifen durch die Gegend jogge. Also das ist wirklich. Es ist so unfassbar erregend, wie ich aussehe, wenn ich da bespitzt durch die Gegend laufe. Morgen gehe ich zum Friseur und mache mir einen Kurzhaarschnitt. Weißt du warum? Wegen Chris Weidman? Nein, ich will einfach, dass ich so ein bisschen von meiner geilen Frisur beim Joggen auch ablenken kann, dass die sich noch mehr auf meinen Körper fixieren. Ich trage ja zum Beispiel keine Hosen, wo man Schweiß sieht. Ich trage ja so dunkle Hosen, wo der Schweiß praktisch nicht sichtbar ist. Und dann laufe ich da und da ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wie Frauen, die mit dem Auto mir entgegenkommen, mich angucken. Ich gucke aber auch immer offensiv zurück. Gucke ich immer hin. Die gucken dann auch und wir beide wissen genau, was wir in dem Moment denken. Ja. Ja. Übrigens, gestern war ich ja bei einer sehr wichtigen Geschichte wegen meinem Kind. Und zwar geht's da um Prävention, Thema sexueller Missbrauch von Kindern und so weiter und so fort. Und das war wieder mal eine Erfahrung. Ich war nämlich der einzige Mann zwischen 35 Frauen. Und die Polizistin, die da war, war auch noch eine Frau. Und die Polizistin, die da war, war ein Mann. Das wär natürlich schön gewesen. Ja. Das war auch eine schöne Erfahrung, muss man sagen. Also der einzige Mann zu sein zwischen diesen ganzen Mädels. Ja, aber wer mich mal irgendwie nackig joggen sehen möchte, kann mir gerne einen Tweet schicken. Dann gebe ich beim nächsten Mal meine Route rechtzeitig bekannt. Und ihr könnt euch da auch entstellen. Es ist unfassbar schön. Ich hole mir jetzt so eine GoPro. Und Typen, mit so einem Gestell, dass du dich selbst filmst? Ein Typen, der vor mir läuft. Ich brauche halt jemanden, der schneller ist so ein bisschen als ich, gerade eine Schrittlänge, und der muss immer rückwärts vor mir laufen und mich dabei abfilmen. Aber dann wäre so eine Schulterkamera wäre beeindruckender. Ich will zwei Leute. Einer muss so einen Ventilator noch halten, finde ich. Oh nee, dann drei. Einer muss dann noch so ein Stabmikrofon halten. Nee, ich atme ja überhaupt nicht. Also ich schaff's ja dreiviertel Stunde atemlos zu joggen. Ich hole einmal tief Luft, wenn's losgeht. Ich blase mich praktisch auf wie so ein Luftballon und dann lass die Luft hinten raus die ganze Zeit. Hinten aber. Ja, die gebe ich dann so ab. Ja. Aber es ist ein unfassbar schöner Anblick. Und ich gehe vor jedem Spiel der Nationalmannschaft joggen. Und bislang haben wir alles zumindest nicht verloren. Ja. Ach, Mensch. Es ist so schön, wie ich aussehe. Zur Zeit. Es ist ein Gottesgeschenk. Wenn man in meinem Alter noch so eine Figur haben darf, das sollte man nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Es ist so schön. Fernanda Bandau sieht man gerade. Geht auch schön. Ich finde, wenn man einen Ton ausmacht, dann ist die sogar ertragbar. Absolut. Wollen wir mal zu Toni Özil kommen? Ja. Mein Fakt mich komplett, dass Mesut Özil da steht und ein Toni Kroos gerade eine Grätsche macht. Boah, die sieht echt ein bisschen geil aus, wenn der Ton aus ist. Absolut. Oh! Jetzt trifft sie, glaube ich, den Paten von Rio hier gerade oder so. Wenn sie aber, du musst mal dir das Bild dich vor Augen führen, wenn sie kleinere Brüste hätte, wäre ihr Kopf viel zu groß. Ja, man sieht die Titten gerade nicht. Aber gut. Das ist nämlich auch das Problem bei Beckmann. Wenn er größere Brüste hätte, wäre der Kopf egalisiert. Das ist ein Alien. Das ist eindeutig da. Den hat irgend so ein Weltallstamm als Bedrollung hierher geschickt. Da haben sie ihren größten Hampelmann haben sie hierher geschickt. So, komm hier, Reinhold, du machst das. Du siehst so bescheuert aus. Da wundern die sich nicht mal. Geht doch davon aus, dass die Menschen in 400 Jahren größere Köpfe bekommen, weil das Gehirn sich immer weiterentwickelt. Zeitreisender. Große Hände und lange Finger bekommen, weil das einfach sinnvoller ist. Und vielleicht ist das schon einer aus der Zukunft. Das ist ein Zeitreisender. Den haben sie zurückgeschickt. Vor 1000 Jahren haben sie sich gedacht, den schicken wir auf jeden Fall zurück. Reinhold Beckmann. So wie umtauschen meinst du? Ja, Reinhold Beckmann ist ein Zeitreisender. Reinhold, heißt er so? Ist doch scheißegal. Reinhold. Der heißt, glaube ich, wirklich so. Oder? Wir haben es aber abgesägt. Der darf ja nicht mehr mitmachen, oder? Nee, der hat auch keine Talkshow mehr. Gott sei Dank. Eieieiei. Da gab's gestern Nacht gab's ein Reinhold Beckmann Spezial im ZDF Best of stand da nur. Ich hab's nur im EPG gesehen. Ich dachte bei Sat.1 irgendwie 24 Stunden oder so. Reinhold war einst ein angesehener Kommentator und Moderator. Reinhold Beckmann macht wenigstens eine 24-Stunden-Show. Heute sitzt Reinhold vor der Kaufhalle in Bochum und bettelt. Das kann ich mir richtig vorstellen, wie der mit einem großen Kopf dann da sitzt. Meinst du, Reinhold Beckmann ist mit Jan Böhmermann verwandt? Wen? Weil der auch so einen großen Kopf hat. Wem? Mit Jan Böhmermann. Noch nie gehört. Wir haben gestern beim Mobscast eine Dreiviertelstunde über Böhmermann geredet. Das ist, glaube ich, schon so ein Indikator für dich, da reinzuhören. Ich weiß gar nicht, wer das sein soll. Ja, kannst du dann in der 18. Folge, das wusste ich gar nicht, dass sie auf Halde aufnehmen. Ich habe jetzt gedacht, die kommt jetzt heute raus, die Folge. Nee, die nehmen schön auf Halde auf. Also man muss wirklich sagen, die Frieda hat ein straffes Regiment, die eigentlich heute hier auch bei diesem Podcast zu Gast sein sollte, aber die sich dafür entschieden hat, in irgendeiner Kneipe Alkohol zu trinken. Und das finde ich ganz schön. Kein Mobscast mehr, weil ich kein, also ich möchte das nicht hören, den Schweinkram von den Mädels. Die sind dann bei mir auch auf Granit gestoßen, als sie Schweinkram von mir hören wollten. Aber dann habe ich gesagt, ich erzähle den schon, aber ich möchte ihren nicht hören, weil das sollen für mich zarte, liebevolle Wesen bleiben. Pflanzen bleiben. Und ich, das kann ich aber nochmal sagen, wenn du da mal zu Gast sein solltest. Ich habe da keine Zeit, da kommt Fußball. Die Fußballbombe habe ich übrigens gestern platzen lassen, dass du einfach nur ein dummes Schwein bist. Die Frieda hat ein ganz schön straffes Regiment. Es sieht immer so aus, es hört sich immer so an, dass sie da die devote kleine süße Maus ist. Nein, sie hat da wirklich die Eier, die Möpse in der Hand. Komm mal endlich zu Mesut Özil. Du hast gesagt, du gibst ihm keine Note, weil es einfach nicht, es gibt keine Range für ihn, ihn zu benoten. Was schätzt du, was hat die Bild ihm gegeben? Eine 4. Richtig. Ja, ich habe nicht nachgeguckt. Es war jetzt einfach. Ich habe mir einfach gedacht, was ist absurd und bin bei einer 4 gelandet. Ja, und es scheint. Spielte wieder nur mit, anstatt herauszustechen. Nee, eben da liegt schon der erste Fehler. Er spielte nicht mit. Das so. Hätte man da eher sagen müssen. So, jetzt der prozentuale Anteil an Zweikämpfen, die er gewonnen hat. Wo würdest du ihn einkategorisieren? Unter 30%. Richtig. Dann nochmal? Sage ich mal 23. Weniger. Okay, sag. 18. Oh Gott. 18%. Und man möchte bitte nochmal daran erinnern, dass er dafür 84 Minuten spielen durfte. 18%. Und vor allen Dingen auch 84 Millionen Euro kriegt. Und ich glaube, da hatte Henry Kramer auf der Bank mehr als Zweikämpfe gewonnen. Als selbst den würde ich da eher aufstellen als Özil. Er sieht doch unfassbar scheiße aus, dieser Henry Kramer, oder? Er sieht aus wie ein Kasper, ja. Scheiße. Aber gut, lass uns nicht nach Äußerlichkeiten gehen, denn da muss man wirklich sagen. Ich habe die These aufgestellt, dass Jogi Löw nur die Mannschaft auswählt ihrer sexuellen Angehörigkeit. Ey, übrigens habe ich Lena Gerkes, also ist ja vom Kedira die Olle. Kedira ist auch schwul. Habe ich das Instagram-Profil durchforstet. Schön, ja. Vor 2 Tagen oder so. Und bin wirklich bis, glaub letztes Jahr im Juni oder so zurückgegangen. Und das ist schon interessant, was die da alles so für Bilder postet. Aus Madrid oder was? Nö, hauptsächlich fotografiert die sich selber, aber deswegen konnte ich auch nicht abschalten. Also, da hat der Sammy Khedira, muss man sagen, sich gesichtstechnisch richtig entschieden. Der Rest des Körpers ist fragwürdig, muss man an der Stelle sagen. Ja, aber das Total Package ist schon okay, muss man wirklich sagen. Bei Lena Gerkes. Ist extrem dünn. Also auf vielen Bildern muss ich sagen, da ist es mir zu dünn. Ja. Wer aber auch unfassbar merkwürdig aussieht, wie heißt denn der Spieler von den Deutschen? Bastian Schweinsteiger sieht sehr merkwürdig aus. Der sieht sehr angry aus immer, ne? Er sieht einfach ein bisschen bescheuert aus. Philipp Lahm, da fragt man sich halt auch mal, warum kann der sich nicht mal die Seiten rasieren? Oder warum muss das immer so abstehen, so bescheuert? Ja, das stimmt, ja. Ja, der Neuer sieht auch immer ein bisschen aus, als ob er, Neuer kann ich mir, wenn der nicht Fußballspieler geworden wäre, dann würde der irgendwie so als Schlosser arbeiten und abends immer ein Bier trinken. So und Jan Tenners Kassetten abends hören zum Einschlafen. Was, Rihanna? Jan Tenner. Ach so, ich hab gedacht, Rihanna. Und der Hövedes. Hövedes wäre wahrscheinlich irgendwie so Geologe, oder? Geologe wäre der. Würde irgendwas ausgraben. Gynäkologe vielleicht aber auch. Gynäkologe. Boateng wäre ganz klar Zuhälter. Wer? Ah nee, der wäre nicht Zuhälter. Der wäre Handlanger von einem Zuhälter. Wer denn? Boateng. Wer sich Gina Lisa aufs Zimmer lädt, um da ein Gangbang zu machen. Das war nicht Boateng, das war doch der Akbar von euch. Nee. Vor der EM hat sich Jerome Boateng mit Gina Lisa in Berlin zum Ficken verabredet. Stimmt. Obwohl Jerome versorgt war. Er war versorgt. Weißt du eigentlich, was Miroslav Klose für ein Beruf ist? Ich hatte den Gag schon mal gebracht von Bierhoff. Ja, der war doch irgendwie Zimmermann. Also Tischler, glaube ich. Ja, oder Tischler. Irgendwas mit Nägel reinschlagen. War der beste Gag von Jens Bierhoff in seiner Karriere. Ja. In erster Linie nehmen wir Miroslav Klose nur mit, weil er im Campo Bahia die letzten Fertigungen vornehmen kann. Miroslav Klose auch, der nächste Spieler bei uns, bei Bild.de in der Notenbewertung. Er hatte, sage und schreibe, 13 Ballkontakte in der ersten Halbzeit. Ja, aber das ist wie bei Benzema. Sowas bewerte ich nicht. Als beim Stürmer ist mir das egal. Beim Stürmer zählt für mich nur das Tor. Ob der 100 Ballkontakte hatte oder 3, ist mir scheißegal. Also so wie Edin Dzeko, ja? Siehst du nicht und immer mal bumm. Ja. Ist mir egal. Also was wäre dir lieber? Ein Stürmer, der 3 Ballkontakte hat und damit 3 Tore macht, oder ein Stürmer, der 100 Ballkontakte hat und 1 Tor macht? Mit Sicherheit der Stürmer-Typ, der mehr Tore macht, aber selbst wenn Klose 13 Mal den Ball hatte, sowas richtig kam nicht bei rum, ne? Nein, aber ich gebe ihm trotzdem eine 3,5, weil er allein dafür gesorgt hat, dass er ab und zu den Ball da vorne besser halten konnte, und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass wir in der ersten Halbzeit davon profitiert haben, dass wir mit Klose gespielt haben. In der zweiten Halbzeit würde ich das ein bisschen anders sehen. Bildnote 4 hat er bekommen, falls ich es noch nicht gesagt habe. Jetzt kommen wir zu André Schürrle. Bildnote 4 hatte das 2:0 auf dem Schlappen, steht hier, und das ist auch völlig richtig. Und ein großer Spieler hat die Übersicht, macht nochmal kurz das Köpfchen hoch. Oder aus dem Augenwinkel sieht er, dass der Keeper ja sich eher nach links aus seiner Sicht orientiert, und dann, was ist denn da los? Ja, das ist jetzt, ist ein Krankenwagen vorbeigefahren und jetzt kommen die wieder alle und hu. Also der mit seinem. Das muss eine Tröte sein. Das ist aber Weltklasse. Kann man den mal einladen? Hol ihn doch mal rein. Ja, der muss einfach nur die ganze Zeit hupen im Untergrund. So wie bei dieser Abraham Washington Show mit Tony Atlas, der immer nur lacht. Spitze. Ich war anderthalb Tage im WWE-Fieber. Aber ist schon wieder weg, das Fieber. Bin wieder kuriert. Der ist ja super, der Typ. Das ist der mit der Tröte, das kann nicht anders sein. Der mit der Tröte hat sogar gestern beim spielfreien Mittwoch, nee, Donnerstag, selbst da hat er getrötet gestern. Und Tor gerufen immer. Nee, du hörst nichts, du hörst immer nur dieses Es ist gerade instant, ich sitz hier, ich bin gerade völlig verzweifelt. Mein Computer, mein MacBook ist einfach ausgegangen. Gibt's ja gar nicht. Jetzt wieder an. Sachen gibt's. Okay, weiter geht's. Achso, warum heulen eigentlich die Brasilianer die ganze Zeit? Das verstehe ich auch nicht. Jetzt wurde Staatsverbot ausgegeben. Die haben ja sogar im Training geheult. Ja, hab ich gesehen. Hast du diesen Zweikampf gesehen zwischen Hulk und Neymar, wo Hulk Neymar richtig weggetackelt hat? Nee, das habe ich nicht gesehen, aber ich habe Taft Brasil gesehen und da haben die auch mal geheult. Das scheint, diese Brasilianer scheinen ein depressives Volk zu sein. Meinst du, das ist so in den Genen versetzt, wie zum Beispiel die Japaner, die keine Ego-Shooter spielen können, weil sie dann Motion Sickness kriegen? Ich glaube, das hat was mit den Frauen zu tun. Wenn du die ganze Zeit so viel Fleisch vor den Augen hast, ja, das bricht dich als Mann. Das ist so. Das sind Menschen, die ganze Zeit damit penetriert werden, was sie für geile Frauen haben in ihrem Land, aber nicht bekommen können. Ja. Weil es sind natürlich nur die Auserwählten, die mit den heißen Brasilianerinnen dann abziehen. Also Fußballer oder Mixed Martial Artist. Ich wäre auch ein Kandidat. Wenn ich da mal jogge an der Copacabana. Hey, Slickrick! Slickrick is running! Genau, da hinten der andere Typ. Und die Männer würden mich immer nennen: International Rick is coming. International Ricky is coming. Ja. Aber natürlich mit einer Gracie School of Jiu-Jitsu Buchse an. Damit alle wissen, oh, mit dem sollte man sich besser nicht anlegen. Also eine ganz enge. Ja. Schöne Bildnote 4 hat er sich auch verdient durch diese vergebene Chance in der 85. Keine Ahnung, wann das war. Ich gebe ihm eine 3,5. Jetzt sind hier auch die Noten von den Franzosen. Ich will nur mal kurz zu Karim gucken. Karim. Balbuena und Griezmann haben eine 2 gekriegt. Balbuena? Oh, würde ich jetzt eine 3 im ersten Moment geben. Griezmann auch eine 2, Karim Benzema auch eine 2. Nee, kannst keine 2 geben, hat kein Tor gemacht, er hat auch wenig Ballkontakte gehabt. Aber zwar immer wieder gefährlich. Immer gefährlich, muss man sagen. Ja, das ist dann das Ausschlaggebende, dass du ein Tor machst einfach. Was bringt dir denn das, wenn du nur, also mal ganz ehrlich, wenn jemand 20 Ballkontakte hat und kein Tor macht, ja, dann kann ich ihm doch keine 2 geben dafür. Was hätte der denn gekriegt, wenn er 2 Tore gemacht hätte? 4. Wahrscheinlich. Oh, Dante spielt! Nein! Also, außer er hat sich sein Leibchen noch nicht angezogen. Oder David Luiz hat sich die Haare gefärbt. Moment, das müssen wir jetzt hier kurz noch mitnehmen. Also, Ding ist ja gesperrt, Gustavo ist klar, hat es wieder geschafft. Ja. Fred spielt auch von Anfang an. Ach du Scheiße. Da fragt man sich natürlich auch, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Jetzt kommt Thiago Silva. Alcantara. Das ist irgendwie auch eine süße Maus, der Thiago Silva. Joe muss wieder auf der Bank Platz nehmen. Das verstehe ich nicht. Obwohl, er hat ja auch schlecht gespielt, als er eingewechselt wurde. Aber Fred ist, also, er ist nicht mehr tragbar, finde ich. Also, wenn Fred und Özil zusammen in einer Mannschaft spielen, ich glaube, die würden absteigen. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, ob der Dante wirklich von Anfang an spielt. Es sah gerade eben so aus, als ob Dante von Anfang an spielt. Ja, aber wer von den beiden Innenverteidigern geht denn dann raus? Ich konnte bis jetzt noch nicht, also, David Luiz spielt. Das kann ich dir schon mal sagen. Nee, aber Dante hat jetzt das Leibchen an. Oh, okay. Da war die Freude zu groß. Thiago Silva kann ja nicht auf der Bank sitzen. Logisch, aber er hatte es nämlich zuerst nicht an und er hatte sein Trikot an und dann sah er wirklich aus wie ein Spieler, der jetzt hier gleich mitmacht. Aber leider Gottes ist es nicht der Fall. James ist natürlich bei den Kolumbianern der entscheidende Mann, der ja in Verhandlungen mit dem VfB aktuell steht. Was? Ach, das wusstest du gar nicht? James Rodriguez wird beim VfB aktuell gehandelt. Freddy Bobic ist jetzt mal hingefahren und bietet ihm einen Mercedes und 20,50 € am Tag. Ja, nee, habe ich nichts mitbekommen. Ich habe gehört, dass der Perez ganz heiß auf ihn ist. Der von Real Madrid. Jetzt kommt schon wieder so eine Sirene. Das ist bloß Notstand. Zustand bei uns. Es ist Notstand, ja. Ob ich mich bald ausweisen muss, wenn ich vor die Tür gehe, wie damals in Hamburg im Schanzenviertel, Chris? Es könnte so sein. Oder wie früher, vor einigen Jahren, als du noch im Unrechtsstaat gelebt hast. Ah ja, das war auch eine schlimme Zeit. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas? Was glaubst du, Brasilien werden sich durchsetzen? Ja, es ist mein Top-Favorit. Durchquälen. Es ist mein Top-Favorit Brasilien und es bleibt mein Top-Favorit. Aber ich sehe natürlich, oh, Fred hat sich seinen dummen Schnäuzer abrasiert. Oh, Gott sei Dank. Aber man muss natürlich sagen, dass Brasilien sich bei der WM noch nicht mit Ruhm bekleckert hat. Aber warum auch? Warum auch? Sie sind bis jetzt im Viertelfinale und ich vermute, umso länger das Turnier für die Kolumbianer geht, umso besser ist es für die Gegner, oder? Weil sie sich dann auf die Spiele einstellen können, meinst du? Auf die unerwarteten... Erstens. Und zweitens, glaube ich, hoffe ich, dass die konditionell dann irgendwann nicht mehr ganz so gut mithalten. Weiß auch nicht warum. Es ist so meine Hoffnung, dass wenn du auf Kolumbien im Halbfinale auf Kolumbien triffst, dass es dann leichter ist als wie im Achtelfinale zum Beispiel. Ja, bist du die Aufstellung von Brasilien? Ja, ich auch. Die stehen ja hier vor mir. Na, willst du jetzt noch sagen, hallo, deine Aufstellung? Nee, jetzt war gerade rausgeflogen. Muss mal Skype auch ein bisschen im Auge behalten. Ja, entschuldigen Sie bitte, dass ich hier gerade nicht Skype im Auge behalte. Ach so. Maicon spielt, das kann ja nur bedeuten, dass Dani Alves rechts hinten nicht spielt. Das mag sein. Weil ist ja seine Position, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich nicht irren tue. Das ist ja ein dickes Ding. Also ja, eine etwas defensivere Variante. Was denn? Naja, darf ich ja wohl mal lachen. Nee, eben nicht. Das stinkt hier so sehr. Ich habe gerade gepupert. Aber ja, wie? Mensch. Hast du sonst noch irgendwie? Ja, ich habe die letzten 2 Tage genutzt und nur UFC geguckt. Ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich irgendwann definitiv bei dieser International Fight Week in Las Vegas dabei sein möchte. Das ist ja so schön. Gestern habe ich 3,5 Stunden Livestream geguckt über Fight Pass. Was denn von der Fight Week? Ja, da haben die halt, da filmen die halt dann so die ganze Zeit. Kannst du da zugucken, wie sie auf der Bühne rumturnen und ich konnte nicht ausmachen. Das ist schön, also so ein schönes UFC-Happening. Ne? Das ist toll. Und das Event vor allen Dingen, womit du dann belohnt wirst, ist eigentlich das Tough Final auch in Las Vegas? Ja, logisch. Ist das direkt einen Tag später? Dann in derselben Arena? Indirekt einen Tag später. Hä, wie? Ja. Ist das Sonntag? Naja, wie soll denn das, einen Tag später kann doch nicht indirekt, wie soll denn das sonst sein? Natürlich ist es direkt einen Tag später. Bist ein dummes Schwein, wirklich. Naja. Aber das ist wirklich toll, dass du da zwei Knaller-Events hast, also ich weiß nicht, was beim Tapfverein so guckst du gerade schon wieder Fernsehen? Nein. Gerade der kolumbianische Glitzervogel, würde ich ihn mal nennen, war gerade zu sehen. Das muss man im Endeffekt eigentlich gesehen haben. Der fährt doch bei dir darum, der kolumbianische Glitzervogel. Das stimmt. Oh, jetzt kommt die Nachricht. Brasilien spielt gegen Kolumbien. Sieh es dir an. Kam gerade bei mir die Nachricht. Toll. Mensch. Tja. So, würden wir das auch fast machen, oder? Ja, jetzt wird Fußball geguckt. Jetzt wird Fußball geguckt und zur nächsten Ausgabe versuchen wir dann auch mal wieder so ein... Am Dienstag, stimmt. Ich hab übrigens einen Plan. Folgendes. Ja. Sollte Deutschland gegen Brasilien oder Kolumbien im Halbfinale gewinnen, ja, habe ich mir gedacht, nehme ich mein rasendes Reporter-Mikrofon, ja, und stürze mich ins Getaumel und ihr könnt mich live dann von der Siegessäule anrufen. Was? Na, ihr könnt mich dann anrufen. In der Sendung berichte ich dann vom Autokorso. Mittendrin. Okay. Da bin ich mittendrin. Ich überlege mir ja die ganze Zeit, ob ich mit dem ICE noch nach Berlin donnern soll, weil es diese Last-Minute-Tickets da für 26 Euro gibt. Das werden wir am Dienstag sehen, wenn wir dann noch wirklich im Finale. Aber ein Spiel um Platz 3 ist uns jetzt sicher, ne? Naja, wer will das schon? Ja, das frage ich mich auch. Aber nee, das werden wir am Dienstag sehen. Ich hoffe, dass okay, wir da ein paar mehr Meinungen hier drin haben. Es war aber dennoch schön mit dir, Ricky. Muss ich ganz ehrlich sagen, es war eine wahre Wonne mit dir heute zu senden. Ich bin gespannt, ob wir in der nächsten Sendung den Philipp mal wieder hier begrüßen können, denn der ist ja fußballaffiner denn je. Das schreibt er mir zumindest und ich hoffe, das könnte dann auch mal wieder klappen, dass er mit dabei ist. Die Frieda, die wollte eigentlich heute mit dabei sein, aber die hat sich entschlossen, Alkohol zu trinken. Und der Pocho, weiß ich nicht, ob der Dienstag arbeiten muss. Ich hoffe es nicht. Ricky, ja, aber wir beide sind definitiv am Dienstag dabei, ne? Ich bin dabei. Das ist schön, da freue ich mich. Und ich wünsche dir jetzt wirklich inständig viel Spaß bei der Partie Brasilien gegen Kolumbien. Dankeschön. Tschüssi. Tschüssi. Juan fez o levantamento, Ronaldo Angelim, dividida, tocou contra. Gol!